Aristipp von Christoph Martin Wieland dritter band Eurybates an Aristipp Ich weiß nicht, ob ich recht hatte, auf deine stillschweigende Einwilligung zu rechnen, lieber Aristipp, aber ich würde mich selbst der Undankbarkeit angeklagt haben, wenn ich das Vergnügen und die Belehrung, die mir deine antiplatonischen Briefe gewährten, für mich allein hätte behalten wollen. Ich gestehe dir also, daß ich sie unter der Hand einigen vertrauten Freunden mitgeteilt habe, und da jeder von ihnen ebenfalls zwei oder drei vertraute Freunde besitzt, so geschah, was ich freilich voraussehen konnte, daß in kurzem eine ziemliche Anzahl Abschriften in der Stadt herumschlichen, von welchen endlich eine unserm Freunde Speusipp und sogar dem göttlichen Hierophanten der Akademie selbst in die Hände geriet. Daß die meisten Stimmen auf deiner Seite sind, wirst du hoffentlich für kein Zeichen einer bösen Sache halten. In tausend andern Händeln, die zur Entscheidung der Athener gebracht werden, dürfte ein solcher Schluss die Wahrheit selten verfehlen. Aber die Mehrheit, die ich hier meine, ist von besserer Art. Denn es versteht sich, daß nur die hellesten Köpfe in einer Sache wie diese ein Stimmrecht haben. Indessen fehlt es unserm Philosophen, der die Welt so gern allein belehren und regieren möchte, auch nicht an Anhängern, die sich mit Faust und Verse für ihn wehren und nicht den geringsten der Vorwürfe, die du ihm gemacht hast, auf ihn kommen lassen wollen. Sogar die männliche Erziehung und Polyandrie seiner Soldatenweiber findet ihre Verteidiger, und ich kenne einen gewissen Glykofron, der ein Gelübde getan hat, weder in ein Bad zu gehen, noch seinen Bart zu salben, noch der süßen Werke der goldenen Aphrodite zu pflegen, bis er die geheimnisvolle Zahl im achten Buche herausgebracht habe, wiewohl die Redensart, dunkler als Platons Zahl, bereits zum Sprüchwort in Athen geworden ist, und alle unsere Geometer und Rechenmeister behaupten, das einzige Mittel, sich noch lächerlicher zu machen als der Aufsteller dieses arithmetischen Rätsels, sei, sich mit der Auflösung desselben den Kopf zu verwüsten. Speusipp, der dir nächstens selbst zu schreiben gedenkt, zeigte mir unter vier Augen seine Verwunderung, nicht, daß du so streng mit seinem Oheim verfährst, sondern daß du dich habest enthalten können, ihn bei einer so guten Gelegenheit nicht mit noch schärferm Salze zu reiben. Er habe sich nicht wenig gefreut, sagte er, viele seiner eigenen Gedanken über dieses sonderbare Werk in deinen Briefen bestätiget zu finden, und wenn er etwas an den letztern tadeln möchte, wär es bloß, daß du hier und da eher zu viel als zu wenig Gutes davon gesagt habest, zumal von der Schreibart, welche seiner Meinung nach nichts weniger als rein attisch, geschweige musterhaft schön genennt zu werden verdiene. da sie nicht selten von allzu gesuchter zierlichkeit und geschwätziger schönrednerey noch öfter von heraklitischer dunkelheit und von metaphern die an einem jungen nachahmer des pindar und äschylus kaum erträglich wären entstellt werde und bald bis zur plattesten gemeinheit herabsinke bald wieder in die wolken steige um sich in dithyrambischem schwulst und bombast zu verlieren doch behauptet er daß seine fehler meistens nur von allzu großem reichthum an gedanken und einer zu üppig in ranken blätter und blumen aufschießenden phantasie herrühren und durch große und erhabene schönheiten reichlich vergütet werden aber woher kommt es frage ich daß ein leser der xenofons anabasis oder cyropädie nicht eher aus der hand legen kann bis er nichts mehr zu lesen findet über platons politeia mehr als einmal einschläft oder doch vor gähnen und ermüdung nicht weiter fort kann mir wenigstens nachdem deine briefe mich zu dem heroischen entschluß gebracht haben dieses meer von anfang bis zu ende durchzurudern ist es unmöglich gewesen anders als nach 5- oder 6-maligem absetzen und gewaltsamen neuen anläufen damit zu rande zu kommen Plato hatte so viel von deiner Beurteilung des Werks, worauf er seine Unsterblichkeit vornehmlich zu gründen scheint, reden oder vielmehr flüstern gehört, daß er, wie mir Speusippus sagt, endlich neugierig ward, sie selbst zu sehen. Er durchblätterte das Buch und sagte, indem er es zurückgab, »Es ist, wie ich mir's gedacht hatte.« »Wieso?« fragte einer von den Anwesenden. »Er lobt«, versetzte Plato, »wovon er meint, er könnt es allenfalls selbst gemacht haben, und tadelt, was er nicht versteht. Eine kurze und vornehme Abfertigung«, flüsterte jemand seinem Nachbar zu. Aber eine laute Gegenrede erlaubte der ehrfurcht gebietende Blick des Göttlichen nicht, und so ließ man den unbeliebigen Gegenstand fallen und sprach von dem Thesmophoros des alten Dionysius von Syrakus, dem die Athener an dem letzten Bacchusfeste aus Höflichkeit, Staatsklugheit oder Laune den tragischen Siegeskranz zuerkannt haben. Dass er ihn verdient haben könnte, mußte diesen Tyrannenfeinden ein von aller Wahrscheinlichkeit gänzlich entfernter Gedanke scheinen, weil auch nicht einer darauf verfiel. Bei dieser Gelegenheit erzählte jemand für gewiß, Dionysius habe die Schreibtafel des Äschylus, ich weiß nicht um wie viele tausend Drachmen, an sich gebracht, in Hoffnung, setzt der platte Witzling hinzu, es werde so viel von dem Geiste des Fürsten der Tragiker darin zurückgeblieben sein, daß er nichts als dessen Schreibtafel nötig habe, um Äschylus der Zweite zu werden. Er mag sich dessen um so getroster schmeicheln, sagte Plato, da ihm so feine Kenner des Schönen als die Athener sind oder sein wollen, eine Urkunde darüber zugefertigt haben. in diesem ton und in diesem geiste müssen vermuthlich alle handlungen dieses in seiner art gewiß großen mannes ausgelegt worden seyn oder es wäre unmöglich daß eine bereits 30-jährige glückliche und in so vielen wesentlichen stücken musterhafte staatsverwaltung ihm nicht einen bessern ruf unter den Griechen erworben hätte. Ich habe vor kurzem von Kleonidas und Antipater Briefe erhalten, die mir sehr angenehme Nachrichten von meinem Lysanias und von eurer fortdauernden Zufriedenheit mit ihm erteilen. Er selbst fühlt sich so glücklich in eurer Mitte und verspricht sich so viel Gutes von seinem Aufenthalt in dem gastfreundlichen Hause meines Aristipps, daß ich kein so gefälliger Vater sein müßte, als ich bin, wenn ich ihm seine Bitte um Verlängerung desselben nicht mit Vergnügen zugestände, insofern er sich nicht zu viel schmeichelt, da er deine Begünstigung seiner Wünsche für etwas Ausgemachtes hält. Ende von 9. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 10. Speusippus an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Unsere Freundschaft, lieber Aristipp, ist, gleich edlem Wein, alt genug, um Stärke zu haben, und wir kennen beide einander zu gut, als du mir zutrauen solltest. Ich könnte die scharfe Zensur, die du in deinen antiplatonischen Briefen an Eurybates über den neuesten Dialog meines Oheims ergehen lassen, von einer schiefen Seite angesehen und beurteilt haben. Ich habe dir nie zu verheimlichen gesucht, daß mich weniger eine natürliche Übereinstimmung meiner Sinnesart mit der seinigen oder Überzeugung von der Wahrheit seiner spekulativen Philosophie als das enge Familienverhältnis, worin ich mit ihm stehe, zum Platoniker gemacht hat. Er hat sich daran gewöhnt, den künftigen Erben seiner Verlassenschaft auch als den Erben seiner Philosophie zu betrachten, und ich kann es nicht über mein Herz gewinnen, ihm einen Wahn zu rauben, an welchem das seinige Wohlgefallen und Beruhigung zu finden scheint. Wenn du ihn aus einem so langen und nahen Umgang kenntest wie ich, würdest du ihn, denke ich, in mehr als einer Rücksicht des Opfers würdig halten, welches ich ihm durch diese kleine Heuchelei bringen muß. Im Grunde kann ich mir ihrentwegen keinen Vorwurf machen, und dies nicht bloß um der Bewegursache willen, sondern weil wirklich die Augenblicke ziemlich häufig bei mir sind, wo ich mich versucht fühle oder mir wohl gar in vollem Ernst einbilde, das wirklich zu sein, was ich zu andern Zeiten nur vorstelle. Wenn ich bei ganz kaltem Blute in lauter klaren Vorstellungen lebe, denke ich von der Philosophie meines Oheims nahezu wie du. Ich finde sie schwärmerisch, überspannt, meteorisch, unbegreiflich. Seine Ideenwelt scheint mir ein gewaltiges Hirngespenst, und sein Auto Agathon ebenso undenkbar als ein unsichtbares Licht oder ein unhörbarer Schall. aber in andern stunden wo mein gemüth zu den zartesten gefühlen gestimmt und mein geist frey genug ist sich mit leichterm flug über die dinge um mich her zu erheben zumahl wenn ich den wunderbaren mann unmittelbar vorher mit der begeisterung des lebendigsten glaubens von jenen übersinnlichen gegenständen reden gehört habe dann erscheint mir alles ganz anders ich glaube zu ahnen daß alles wirklich so sei wie er sagt unvermerkt verwandeln sich meine ahnungen in gefühle und ich finde mich zuletzt wie genöthigt für wahrheit zu erkennen was mir in andern stimmungen träumerisch lächerlich und bloßes spiel einer übergeschnappten phantasie zu sein deucht warum sage ich mir dann sollte ein unsichtbares licht ein unhörbarer schall nicht unter die möglichen dinge gehören kann nicht beides nur mir und meinesgleichen unsichtbar unhörbar sein kann die schuld nicht bloß an meiner zerstreuung durch nähere gegenstände oder an der schwäche und stumpfheit meiner organe liegen scheint nicht dem der aus einer finstern höhle auf einmal in die mittagssonne tritt das blendende licht dichte finsternis öffnet sich nicht wenn alles weit um uns her in tiefer nächtlicher stille ruht unser lauschendes ohr den leisesten tönen die uns unter dem dumpfen getöse des tages selbst bei aller anstrengung des gehörorgans unhörbar blieben soll ich dir noch mehr bekennen diese schlüsse erhalten keine schwache verstärkung durch eine wahrnehmung die ich oft genug an mir zu machen gelegenheit habe die philosophie platons kommt mir nie phantastischer vor als wenn ich mich in den wogen des alltäglichen leben herumtreibe oder beim fröhlichen lärm eines großen gastmahls im theater oder bei den spielen reizender sängerinnen und tänzerinnen kurz überall wo entweder verwicklung in bürgerliche geschäfte und verhältnisse oder befriedigte sinnlichkeit den geist zur erde herabziehen und einschläfern wie hingegen in mir selbst und um mich her alles still ist und meine seele aller arten irdischer fesseln ledig sich in ihrem eigenen element leicht und ungehindert bewegen kann erfolgt gerade das gegenteil ich erfahre alles von wort zu wort was plato von seinen unterirdischen troglodyten erzählt wenn sie ans tageslicht hervorkommen und aus demselben in ihre höhle zurückzukehren genötigt sind alles was mir im gewöhnlichen zustand reell wichtig und anziehend scheint dünkt mich dann unbedeutend schal wesenlos tändelei traum und Schatten. Unvermerkt öffnen sich neue geistige Sinne in mir. Ich finde mich in Platons Ideenwelt versetzt. Kurz, ich bedarf in diesen Augenblicken ebenso wenig eines andern Beweises der Wahrheit seiner Philosophie, als einer, der etwas vor seinen Augen stehen sieht, einen Beweis verlangt, dass es da sei. Ob nicht in diesem allen viel Täuschung sein könne oder wirklich sei, kann ich selbst kaum bezweifeln, denn wie käme es sonst, daß jene vermeinten Anschauungen keine dauernde überzeugung zurücklassen und mir zu anderer zeit wieder als bloße träume einer über die schranken unsrer natur hinausschwärmenden fantasie erscheinen und dennoch dünkt mich die vernunft selbst nöthige mich zu gestehen es sey etwas wahres an dieser übersinnlichen art zu filosofieren dem großen haufen das ist zehnmahl zehentausend gegen einen ist es freylich nie eingefallen einen augenblick zu zweifeln daß alles was ihm seine wachenden sinne zeigen wirklich so wie es ihm erscheint außer ihm vorhanden sey der philosoph hingegen findet nichts wunderbarer und unbegreiflicher als wie etwas, ihn selbst nicht ausgenommen, da sein könne. Wie läßt sich von einem Dinge sagen, es sei, wenn man nicht einmal einen Augenblick, da es ist, angeben oder festhalten kann? Teile die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Pulsschlägen nur in vier Teile und sage mir, welcher dieser fliegenden Zeitpunkte ist der, worin irgend ein zu dieser Sinnenwelt gehöriges Ding wirklich da ist. Im Nu, da du sagen willst, es ist es schon nicht mehr, was es war, oder was eben dasselbe sagt, ist das Ding, welches war, nicht. Aber vor dem vierten Teil eines Pulsschlags oder vor 10.000 derselben konnte man eben dasselbe gegen sein Dasein einwenden. Es war, es wird sein, wäre somit alles, was sich von ihm sagen ließe. Aber wie kann man von dem, dessen Dasein in irgend einem Moment ich mir nicht gewiss machen kann, mit Gewissheit sagen, es sei gewesen, es werde sein? Doch ich will zugeben, dass dies dialektische Spitzfindigkeiten sind, die uns das zweifache Gefühl, dass wir selbst sind und dass etwas außer uns ist, nicht abvernünfteln können. Ganz gewiss kann dieses Gefühl keine Täuschung sein, nur wird das Unbegreifliche in unserm Sein durch diese Gewissheit nicht aufgelöst. Wir und alle Dinge um uns her befinden uns in einem unaufhörlichen Schwanken, nicht wie Plato sagt, zwischen Sein und Nichtsein, sondern zwischen So-Sein und Anderssein. Dies wäre unmöglich, wenn nicht allem Veränderlichen etwas Festes, Beständiges, Unwandelbares zum Grunde läge, das die wesentliche Form desselben ausmacht. Es gibt aber in dieser uns umgebenden Sinnenwelt nichts als einzelne Dinge, die sich durch alles, was an ihnen veränderlich ist, das ist durch alles, was an ihnen in die Sinne fällt, voneinander unterscheiden, in ihren Grundformen hingegen einander mehr oder weniger ähnlich sind und nach dieser Ähnlichkeit von dem denkenden Wesen in uns in Gattungen und Arten eingeteilt werden. Gleichwohl sind diese letztern bloße Begriffe, die wir uns von den wesentlichen Formen der Dinge zu machen suchen und die zu diesen Formen sich nicht anders verhalten, als wie die Schatten oder Widerscheine der Körper zu den Körpern selbst. Aber woher kommen uns diese Begriffe? Gewiss nicht von den Dingen der Sinnenwelt selbst, an denen wir nichts, was nicht veränderlich und in einem ewigen Fluss ist, wahrnehmen. die wesentlichen formen wovon sie gleichsam die schatten sind müssen also ein von ihnen und von unsrer vorstellung unabhängiges daseyn haben und irgendwo wirklich vorhanden seyn dieß sind nun eben diese ideen die in platons filosofie eine so große rolle spielen deren inbegriff die übersinnliche oder intelligible welt ausmacht und denen er weil wir uns doch alles was wirklich ist nicht anders als in einem orte denken können überhimmlische räume zum aufenthalt anweiset. Sie sind nach seiner meinung, die ihm geistige anschauung ist, unmittelbar von der ersten ewigen Grundursache alles Denkbaren und wahrhaft Existierenden erzeugt und waren die Gegenstände, an deren Anschauen unsere Seelen sich weideten, bevor die strenge Ananke sie in diese Sinnenwelt und in sterbliche Leiber zu wandern nötigte. Sie sind aber auch die Urbilder und Muster, nach welchen untergeordnete Geister aus einem an sich selbst formlosen und durch seine unbeständige Natur aller Form widerstrebenden Stoff die Sinnenwelt bildeten, wiewohl es nicht in ihrer Macht stand, ihnen mehr als den Schein jener ewigen, unwandelbaren und in sich vollkommenen Formen zu geben, der gleichwohl alles ist, was an ihnen reell und wesentlich genennt zu werden verdient. Von diesem Schein, welcher, wie die Sonnenbilder im Wasser, gleichsam der Widerschein der mehr besagten Ideen ist, fühlen sich nun die neu angekommenen Seelen, sobald sie sich aus der Betäubung des Sturzes in die Materie erholt haben, aufs lebhafteste angezogen. Die meisten wähnen, dass die Gegenstände, die ein dunkles Nachgefühl ihres ehemaligen seligen Zustandes in ihnen erwecken, das, was sie scheinen, wirklich seien. Sie überlassen sich also in argloser Unbesonnenheit dem Ungestüm der Begierden, von welchen sie zum Genuss derselben angetrieben werden, und was daraus erfolgt, ist bekannt. Nur sehr wenige, nämlich nach Plato, die Philosophen im echten Sinn des Wortes, sind weise genug, den Schein von der Wahrheit zu unterscheiden, sich aus den Schattenformen, die ihr Verstand in der Sinnenwelt gewahr wird, eine Art von Stufenleiter zu bilden, und so wie sie sich von Irrtum und Sinnlichkeit gereinigt über die materiellen Gegenstände erheben, nach und nach in das reine Element der Geister emporzusteigen und zu dem, was wirklich ist, zu den ewigen Ideen und dem Autor Agathon, ihrem Urquell, mit immer weniger geblendeten Geistesaugen aufzuschauen. Hier hast du in die möglichste Kürze zusammengezogen das platonische System oder Märchen, wenn du willst, welches allen meinen nur zu häufigen Verirrungen und Untertauchungen in den reizenden Schlamm der Sinnenwelt zu trotz so viel Anziehendes für mich hat, dass ich, wofern es wirklich nur ein Märchen sein sollte, mich wenigstens des Wunsches, dass es wahr sein möchte und in meinen besten Augenblicken des Glaubens, dass es wahr sei, nicht entbrechen kann. ehrlich zu reden, ich kenne kein anderes, woran ich mich fester halten könnte, wenn mich die närrischen Zweifel über Seyn und Nichtseyn anwandeln, die bey meinesgleichen sich nicht immer mit dem sokratischen „Was weiß ich?“ oder dem aristippischen „Was kümmert's mich?“ abfertigen lassen wollen. Verzeih, lieber, wenn ich deine Gleichgültigkeit über diese Dinge auf der unrechten Seite angesehen haben sollte, und lass dich meinen kleinen Hang zur Schwärmerei, die, wie du weißt, eben nicht immer die platonische ist, nicht abschrecken, mein Freund zu bleiben. Lasthenia grüßt dich und empfiehlt sich dem Andenken ihrer Musarion. Du wirst es hoffentlich als ein ganz unzweideutiges Zeichen ihrer zur Reife gediehenen Sofrosyne ansehen, dass deine antiplatonischen Briefe eine lebhafte und beinahe warme Verteidigerin an ihr gegen diejenigen gefunden, die, ich weiß nicht welche Spuren eines alten Grolls und einer übel verhehlten Eifersucht darin ausgeschnuppert haben wollen. Denn im Grund ist sie noch immer eine so eifrige Platonikerin als damals, da sie zu Ägina mit dem kleinen unbeflügelten Amor am Busen von dir überrascht wurde. Ende von 10. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 11. Aristipp an Speusippus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich danke dir, lieber Speusipp, für das sehr angenehme Unterpfand deines wohlwollenden Andenkens und für dein mildes Urteil von meinen Briefen an Eurybates, welchen, deucht mich, das Beiwort antiplatonisch nur sehr uneigentlich gegeben wird, da sie wenigstens ebenso viel Lob als Tadel enthalten und mit gleichem Recht proplatonisch heißen könnten. Verschiedenheit der Vorstellungsart wird Männer nie entzweien, deren Freundschaft wie die unsrige auf Übereinstimmung der Gemüter in allem, was den Charakter edler und guter Menschen ausmacht, gegründet ist. Der Unterschied deiner und meiner Art, über Platons Philosophie zu denken, scheint mir, den Einfluss der nahen Verwandtschaft und anderer Betrachtungen abgerechnet, hauptsächlich in dem mehr oder weniger Festigkeit und Ruhe des Gesichtspunkts gegründet zu sein, woraus wir beide überhaupt die Dinge anzusehen pflegen. Aber ich liebe die Aufrichtigkeit, womit du die wahre Ursache deines noch immer unentschiedenen Schwankens zwischen dem gemeinen Menschensinn und der philosophischen Mystagogie deines Oheims gestehest, und ich müsste mich sehr irren oder die Vorliebe, die du zu gewissen Zeiten für sein System in dir findest und die Leichtigkeit, womit du in einer andern Stimmung darüber scherzen und lachen könntest, entspringt aus einer und eben derselben Quelle. Nur, dass sie in jenem Fall reiner und geistiger, in diesem etwas dicker und milchartiger fließt. Es gibt, wie du weißt, angenehme und sogar wohltätige Täuschungen, aber es ist immer gut, in allen menschlichen dingen, unter welche ich auch die meteorischen und göttlichen rechne, klar zu sehen, zu wissen, wann, wo und wie wir getäuscht werden, und auf keine art von täuschung mehr werth zu legen, als billig ist. Die stimmung, in welcher die platonischen mysterien so viel reiz für dich haben, und worin das, was sie uns offenbaren, dir wirklich das innerste der natur aufzuschließen scheint, ist, mit deiner Erlaubnis, nur dem Grade nach von derjenigen verschieden, worin der tragische Pentheus zwei Sonnen und zwei Theben oder seine Mutter Agave das abgerissene Haupt ihres Sohnes für den Kopf eines jungen Löwen ansieht. Die Fantasie ist immer eine unsichere Führerin, aber nie gefährlicher, als wenn sie sich die Larve der Vernunft umbindet und aus Prinzipien irre redet. Doch was sage ich von Gefahr? Für dich, lieber Speusipp, können diese sublimen Träume nichts Gefährliches haben, wenigstens so lang es nur ein lustiges Gastmahl oder einen Kuss der schönen Lasthenia bedarf, um dich aus den überhimmlischen Räumen in deine angeborne Höhle herabzuzaubern. Um so weniger hätte ich mir also ein Bedenken darüber zu machen, wenn mich die Lust ankäme, das zierliche Gebäude von Spinnweben, worein du deine geliebten Ideen gegen allen Angriff geborgen zu haben glaubst, mit einem einzigen Hauch umzublasen. Doch nein, wenn ich auch aus dieser scherzenden Drohung ernst zu machen vermöchte, wer wollte einem Freund ein harmloses Spielzeug mit Gewalt aus den Händen drehen? Alles, was ich mir erlauben kann, ist, dir meine Weise über diese Dinge zu denken darzulegen und es dann deinem eigenen Urteil zu überlassen, ob du Ursache finden wirst, mich von der Beschuldigung einer allzu gemächlichen Gleichgültigkeit im Forschen nach Wahrheit loszusprechen. Ist es nicht sonderbar, dass wir vom Nichts entweder gar nicht reden müssen oder uns so auszudrücken genötigt sind, als ob es etwas wäre? Freilich sollten wir, da dem Worte nichts weder eine Sache noch eine Vorstellung entsprechen kann oder kein solches Wort in der Sprache haben. Was ist nicht sein? Ein Unding, ein hölzernes Eisen, eine unmögliche Verbindung zwischen Nein und Ja, kurz etwas sich selbst Aufhebendes. Was ist, ist, und da es nie nichts sein konnte, so liegen in dem Begriff des Seins alle Arten von Sein. Gewesen sein, itzt sein, künftig sein, immer sein, notwendig enthalten. Mit der dilemmatischen Formel sein oder nicht sein ist gar nichts gesagt. Hier findet kein Oder statt. Sein ist das Erste und Letzte alles Fühlbaren und Denkbaren. Indem ich Sein sage, spreche ich eben dadurch ein Unendliches aus, dass alles, was ist, war, sein wird und sein kann, in sich begreift. Indem ich also mich selbst und die meinem Bewusstsein sich aufdringenden Dinge um mich her denke, ist die Frage nicht, woher sind wir oder warum wir, sondern das einzige, was sich fragen läßt und was uns kümmern soll, ist: Was sind wir? Und ich antworte: Wir sind zwar einzelne, aber keine isolierten Dinge, zwar selbstständig genug, um weder Schatten noch Widerscheine, aber nicht genug, um etwas anders als Gliedmaßen, wenn ich so sagen kann, oder Ausstrahlungen, wenn du es lieber so nennen willst, des Unendlichen eins zu sein, welches ist, und alles, was da ist, war und sein wird, in sich trägt. Da all unser Denken im Grund entweder auf Anschauen oder bloßes Rechnen mit Zeichen hinausläuft, das Unendliche aber sich weder überschauen noch ausrechnen läßt, so bleibt mir, wenn ich mir das Wie meines Daseins im Unendlichen einigermaßen klar zu machen wünsche, kein anderes Mittel, als mir an dem dürftigen Begriff genügen zu lassen, den ich durch Bilder und Vergleichungen erhalten kann, zum Beispiel mit einem Baum oder einem gegliederten Körper, der aus einer unendlichen Menge von Teilen zusammengesetzt ist, von welchen jedes seine eigene Art und Weise, Gestalt, Bildung und Einrichtung hat, aber sich doch nur dadurch in seinem Dasein erhalten und gedeihen kann, dass es mit dem Ganzen in engester Verbindung steht und von dem aus demselben und durch dasselbe strömenden und durch alle Teile sich ergießenden Leben seinen Anteil empfängt. Jedes Blatt eines Baums ist in dieser Rücksicht zugleich ein kleines Ganzes und Teil eines größern, des Zweiges, so wie dieser einem Ast, der Ast an Stärke und Fülle der Zweige und Blätter, oft selbst ein Baum, dem Hauptstamm einverleibt ist. Wenn mir diese von materiellen Dingen erborgten Vergleichungen kein Genüge tun wollen, stelle ich mir das Unendliche ist, welches durch das geheimnisvolle Ii im Tempel zu Delphi bezeichnet zu sein scheint, unter dem Bilde der Seele und alles, was durch und in ihm ist, wie die Gedanken vor, welche, wiewohl durch die Kraft der Seele erzeugt und gleichsam aus ihr hervorstrahlend, doch weder außer ihr sein, noch als Bestandteile von ihr betrachtet werden können. Aber unter welchem Bilde ich mir auch in gewissen Augenblicken das große Geheimnis der Natur zu symbolisieren suchen mag, der einzige Gebrauch, den ich davon mache, ist, die ewige Grundmaxime der echten Lebensweisheit daraus abzuleiten, die zugleich die Regel unserer Pflicht und die Bedingung unserer Glückseligkeit ist. Denn natürlicherweise trägt die Überzeugung, dass ich nur als Gliedmaß des Unendlichen Eins Dasein, aber auch nie gänzlich von ihm abgetrennt werden kann, eine zwiefache Frucht. Erstens die feste Gesinnung, dass ich nur durch Erfüllung meiner Pflicht gegen das Allgemeine sowohl als gegen jedes besondere Ganze, dessen Glied ich bin, in der gehörigen Unterordnung des Kleinern unter das Größere glücklich sein kann, und zweytens die eben so feste gewißheit, daß ich wie beschränkt auch meine gegenwärtige art zu existieren scheinen mag, dennoch als unzerstörbares glied des unendlichen eins für raum und zeit meines daseins und meiner tätigkeit kein geringeres maß habe als den hermetischen zirkel, die Unendlichkeit selbst. Ich weiß es nicht gewiß, aber ich vermute, daß sich Plato bei seinem Auto Agathon eben dasselbe denkt, was ich bei meinem Unendlichen. Wenn man anders bloßes Hinstreben nach etwas Unerreichbarem denken nennen kann. Aber das ist gewiß, daß ich keinen spekulativen Gebrauch oder Mißbrauch davon mache und mich nur deswegen nicht bekümmere, mehr davon zu wissen, weil ich fühle, daß indem ich einen schwindelnden Blick in diese unergründliche Höhe und Tiefe wage, ich bereits über der Grenze alles menschlichen Wissens schwebe. Was Platons Ideen betrifft, so gestehe ich dir unverhohlen, daß ich nach allem, was mir seine Dialogen davon geoffenbaret haben, mir keine Idee von ihnen zu machen weiß. Sie sind weder bloß gedachte noch personifizierte allgemeine Begriffe, auch sind es nicht die Erscheinungen, die der begeisterten Fantasie des Dichters, Bildners oder Malers vorschweben, wenn er nach dem Höchsten seiner Kunst, dem Übermenschlichen und Göttlichen, nach vollkommener Schönheit, Stärke und Größe ringt. So wie Plato von ihnen spricht, können sie nichts dergleichen sein, wiewohl ich vermute, daß du in den Momenten der geistigen Anschauungen, wovon du sprichst, sie mit jenen verwechselst. Was sind sie also? Ich weiß es nicht, aber das weiß ich, daß der platonische Tisch, der weder klein noch groß, weder rund noch dreieckig, weder von Holz noch von Elfenbein, noch von Gold oder Silber ist, der nicht dieser oder jener Tisch, sondern der Tisch selber, der Tisch an sich und das einzige Exemplar seiner Art im Land der Ideen ist, neben den künstlichen goldnen Dreifüßen im Palast des homerischen Hephästos eine schlechte Figur macht. Wie kommt Plato dazu, daß er den abgezogenen Begriffen von Arten und Gattungen, deren wir Menschen bloß als erleichternder und abkürzender Hilfsmittel zum Denken und Reden benötigt sind, Selbstständigkeit und wirkliches Dasein außer uns gibt? Die Natur hat ihm schwerlich dazu angeholfen, denn sie stellt lauter einzelne Dinge auf und weiß nichts von unbestimmten Formen, nichts von Körpern, die weder klein noch groß, weder rund noch eckig, weder aus diesem noch jenem Stoffe gemacht sind. Sie kennt nur Ähnlichkeit und Verschiedenheit in unendlichen Graden und Schattierungen. Die Abteilungen, Einzäunungen und Grenzsteine sind Menschenwerk. Der Maulwurf steht mit dem Elefanten auf eben derselben linie, wieviel andere tiere auch zwischen ihnen stehen mögen, und die verschiedenheit zwischen einem elefanten und einem andern ist, wiewohl nicht so stark in die augen fallend, doch nicht minder groß als die ähnlichkeit. Weil alles Mögliche wirklich ist, so muß notwendig der Unterschied zwischen den Wesen, die einander die ähnlichsten sind, kaum merklich sein. Wir übersehen also das, worin sie verschieden sind, fassen sie unter dem Begriff einer Art zusammen und bezeichnen sie mit einem gemeinsamen Wort. Durch das nämliche Verfahren erhalten wir, indem wir die ähnlichsten Arten unter ein gemeinschaftliches Wort stellen, den höhern Begriff der Gattungen. Das Bedürfnis einer Sprache und das Gefühl der Notwendigkeit, den auf uns eindringenden Vorstellungen Festigkeit und Ordnung zu geben, nötigt den Menschen zu dieser ihm natürlichen Anwendung seines Verstandes, und es wäre nicht schwer, wenn es mich nicht zu weit führte, zu zeigen, wie es zugeht, daß es ihm unvermerkt ebenso natürlich wird, diese Abteilungen und Klassifikationen für das Werk der Natur selbst zu halten, wiewohl sie nichts anders als Produkte seiner durch den Drang des Bedürfnisses erregten instinktmäßigen Selbsttätigkeit sind. Dies hat mich wenigstens eine mäßige Aufmerksamkeit auf die Natur gelehrt, und wenn Spekulieren um bloßen Spekulierens willen meine Sache wäre, so dächte ich auf diesem Wege ziemlich weit zu kommen. Aber ferne von mir sei die Anmaßung, dich, mein liebenswürdiger Freund, oder irgend einen andern Sterblichen von einer Vorstellungsart abzuziehen, die ihm einleuchtet, wobei er gutes Mutes ist und wodurch keinem andern weh geschieht. Auch die Philosophie ist in gewissem Sinn etwas Individuelles, und für jeden ist nur diejenige die wahre, die ihn glücklicher und zufriedener macht, als er ohne sie wäre. Übrigens danke ich der schönen Lasthenia, daß sie sich ihres entfernten Freundes so großmütig annimmt, und finde sehr billig, wenn sie, ohne sich des geheimen Beweggrundes bewußt zu sein, etwas Reelleres in der Welt vorzustellen wünscht als ein bloßes Schattenbild des platonischen Urweibes, welches weiter nichts zu tun hat, als im Lande der Ideen umher zu stolzieren und 10.000-mal 10.000 Myriaden mächtig voneinander abstechender Weiberschatten auf diese Unterwelt herabzuwerfen. Eine Verrichtung, wobei die Dame, wie groß ihre Selbstgenügsamkeit auch sein mag, endlich doch ziemlich Langeweile haben dürfte, wenn anders ihr präsumtiver Gesellschafter und Liebhaber, der idealische Urmann, neben seinem eignen gleichen Tagewerk nicht noch Mittel und Wege findet, ihr auf eine uns Sterblichen unbegreifliche Weise die Zeit zu kürzen. Ich gestehe dir, lieber Speusipp, daß ich große Lust hätte, diesen platten Scherz seines echten atticismus ungeachtet wieder auszustreichen, wenn ich nicht eine geheime hoffnung nährte, daß er deinem erhabenen oheim vielleicht anlaß geben könnte, sich über die zur zeit noch unbegreifliche natur seiner ideen etwas deutlicher zu erklären. Denn in der Tat, wenn er uns nicht mehr Licht über diese wunderbaren Wesen zukommen lassen wollte als bisher, hätte er besser getan, uns gar nichts davon zu offenbaren. Ende von 11. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 12. Aristipp an Eurybates. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der angeborene Trieb der streitlustigen Athener, für und wider jede Sache zu sprechen und von allem, was ein anderer sagt, stehendes Fußes das Gegenteil zu behaupten, ist durch die berühmten Sophisten, die ehemals eine so gute Aufnahme bei euch fanden und seitdem durch Antisthenes, Platon und die übrigen Sokratiker bei Alten und Jungen aus den höheren Klassen eurer Bürger dermaßen geübt und in Athen erhalten worden, dass es mich nicht wundert, edler Eurybates, wenn Platons neuester Dialog noch immer, wie du mir schreibst, den meisten Anlass zu den dialektischen Kampfübungen gibt, womit eure vornehmern Müßiggänger während des dermaligen Stillstands kriegerischer und politischer Neuigkeiten sich einige Unterhaltung zu verschaffen suchen. Dass meine Briefe, die nun einmal beliebter Kürze und Bequemlichkeit halben, platonisch oder antiplatonisch heißen müssen, Öl ins Feuer gegossen haben, würde mir als einem der friedfertigsten Menschen unter der Sonne beinahe leid sein, wenn du nicht zu gleicher Zeit den Trost hinzufügtest, dass sie auf der andern Seite nicht wenig dazu beitragen, die Nachfrage nach dem wundervollsten Werke unserer oder vielmehr jeder Zeit allgemein zu machen und manchen einseitigen Tadler zu Anerkennung des vielfältigen Verdienstes zu vermögen, welches der Urheber desselben sich um Athen und die ganze Hellas, ja, ich darf wohl sagen, um das ganze Menschengeschlecht dadurch erworben hat. Denn ich zweifle keinen Augenblick, es wird so lange leben als unsere Sprache, das Mittel bleiben wird, die Kultur, die uns so weit über alle andern Völker erhebt, nach und nach über die ganze bewohnte Erde auszubreiten. Außerdem gesteh ich dir gern, dass ich mich nicht wenig geschmeichelt finde, auch in so großer Entfernung von der schönen Minervenstadt eine Art geistiger Gemeinschaft mit ihren Bewohnern zu unterhalten und mich meinen ehemaligen Freunden und Gesellschaftern zu vergegenwärtigen, indem ich ihnen Gelegenheit gegeben habe, meinen Namen zu nennen und sich so mancher schönen mir selbst unvergeßlichen stunden zu erinnern die wir unter dem freyesten umtausch unsrer gedanken und gefühle in euern prächtigen hallen und anmuthigen spaziergängen oder beym fröhlichen mahl und bey tauenden sokratischen bechern so vergnüglich zugebracht haben. Je glücklicher das Gegenwärtige, worin wir leben, ist, um so angenehmer ist es, den Genuß desselben durch die ihm so schön sich anschmiegenden und darin verschmelzenden Erinnerungen des Vergangenen zu erhöhen und uns dadurch dem Wonneleben der seligen Götter zu nähern, deren Dasein ein immerwährender Augenblick ist. Warum, ach, warum muß unsre liebenswürdige Freundin zu Ägina nicht mehr sein? Welchen Genuß, welche Unterhaltungen würden alle diese neuen Erscheinungen, die so viel Reiz für diese vorwitzige, aber schwer zu täuschende Psyche hatten, ihr und uns durch sie verschafft haben. Unter den vielerlei Problemen, die, wie du sagst, aus Veranlassung meiner Briefe eure Philodoxen, wie Plato sie benamset, unter den Propyläen oder in den Schattengängen der Akademie in Bewegung setzen, ist diejenige Frage, worüber du eine nähere Erklärung von mir verlangst, vielleicht die wichtigste, weil sie auf das praktische Leben mehr Einfluss als irgendeine andere zu haben scheint. Du weißt, dass ich kein Freund von unfruchtbaren Grübeleien bin, aber gewiss gehört die Streitfrage, wie sich das, was ist, zu dem, was sein soll, verhalte, oder ob und inwiefern man sagen könne, dass das, was ist, anders sein sollte, nicht unter die Prozesse um des Esels Schatten. Es ist nichts weniger als gleichgültig für den sittlichen Menschen, wie sie entschieden wird. Ich bin so weit entfernt, meine Meinung für entscheidend zu geben, dass ich vielmehr überzeugt bin, dieses Problem könne niemals rein aufgelöst werden. Indessen sehe ich nicht, warum ich Bedenken tragen sollte, dir die Antwort mitzuteilen, die ich mir selbst auf jene Fragen gebe. Das im bloßen Sein, dem ewigen Gegenteil des ewig unmöglichen Nichtseins, alles Mögliche enthalten sei, ist für mich etwas Ausgemachtes, an sich Klares und keines Erweises Bedürftiges. Das, was ist, im unbeschränktesten Sinn des Worts, ist also das Unendliche Selbst und umfasst nach unserer Vorstellungsart alles, was möglich ist, war und sein wird. Ich sage nach unserer Vorstellungsart, denn im Unendlichen selbst ist weder Vergangenheit noch Zukunft, sondern ewige Gegenwart, und eben darum ist es uns unbegreiflich. In dieser Rücksicht kann man also nicht sagen, dass was nicht ist, sein sollte, denn alles, was sein soll, muss sein können, und alles, was sein kann, ist. Aber wie bringe ich diese unleugbaren Grundsätze in Übereinstimmung mit der Stimme meiner Vernunft und meines Herzens, die mir täglich sagen, es geschehen Dinge in der Welt, die nicht geschehen sollten? Brüder zum Beispiel sollten nicht gegen Brüder, Hellenen nicht gegen Hellenen zu Felde ziehen, ihre wohnsitze und landgüter wechselsweise ausrauben und verwüsten, die eroberten städte schwächerer völker nicht dem erdboden gleich machen, die überwundnen nicht mit kaltem blute morden oder auf öffentlichem markt als sklaven verkaufen und so weiter. Wer erkühnt sich zu leugnen, daß dies alles nicht sein sollte? Und gleichwohl ist es. Leider. Aber wie könnt es anders sein? Das Bedürfnis, unsre Gedanken an Worte zu heften und die unvermeidliche Unschicklichkeit, mit diesen Worten allgemeine Begriffe bezeichnen zu müssen, deren Allgemeinheit ihren Grund nicht in der Natur der Dinge, sondern bloß in unserer verworrenen und unvollständigen Ansicht derselben und in den Trugschlüssen haben, die wir aus diesen täuschenden Anschauungen ziehen, diese Quellen beinahe aller der Irrtümer, Halbwahrheiten und Missverständnisse, die so viel Unheil unter den Menschen anrichten, sind auch hier die Ursache eines Trugschlusses, an dessen Richtigkeit gleichwohl die meisten so wenig zweifeln, dass ich Gefahr laufe, des Verbrechens der beleidigten Menschheit angeklagt zu werden, wenn ich mich erkühne, ihn anzufechten. Indessen, der erste Wurf ist nun einmal geschehen, und ich werde schon auf meine Gefahr fortspielen müssen. Daß der Tiger blutdürstig, der Affe hämisch, die Otter giftig ist, daß der Wolf Lämmer stiehlt und der Iltis die Tauben erwürgt, um ihre Eier auszuschlürfen, wer wundert sich darüber? Es ist ihre Natur, sagt man, und wie lästig sie uns auch dadurch werden, fordert doch niemand, daß sie anders sein sollten, als sie sind. Diejenigen, welche behaupten, daß die Menschen weiser und besser sein sollten, als sie sind, nehmen als Tatsache an, daß sie dermalen im Ganzen genommen eine törichte und verkehrte Art von Tieren sind. Plato trägt sogar kein Bedenken zu behaupten, es gebe kein Volk in der Welt, dessen Verfassung, Lebensweise, Sitten und Gewohnheiten nicht durch und durch verdorben wären. Aber es sollte und könnte anders sein, sagt man. Allerdings könnte und würde es anders sein, wenn die Menschen vernünftige Wesen wären. Wie? Sind sie es etwa nicht? Wer kann daran zweifeln? Ich. Wenn sie es wären, so würden sie anders, nämlich gerade das sein, was vernünftige Wesen ihrer Natur zufolge sein sollen. Aber diese sehr ungleichartigen einzelnen Erdenbewohner, die ihr, weil sie auch zweibeinig und ohne Federn sind und den Kopf aufrecht tragen, wie die eigentlichen Menschen, mit diesen zu vermengen und unter dem gemeinschaftlichen Namen Mensch zusammenzuwerfen beliebt, sind nun einmal größtenteils, wie ihre ganze Weise zu sein und zu handeln augenscheinlich darlegt, alles andere, was ihr wollt, nur keine vernünftigen Wesen. Das Äußerste, was ich, ohne mich an der Wahrheit zu versündigen, tun kann, ist, ihnen eine Art von vernunftähnlichem Instinkt zuzugestehen, mit etwas mehr Kunstfähigkeit, Bildsamkeit und Anlage zum Reden, als man an den übrigen Tieren wahrnimmt. vorzüge, wodurch sie einer zwar langsamen, aber doch fortschreitenden Vervollkommnung fähig sind, deren Grenzen sich schwerlich bestimmen lassen. Dieß giebt einige hoffnung für die zukunft. Binnen etlichen hundert metonischen zyklen mögen sie nach 10.000-maliger wiederholung der nämlichen mißgriffe und albernheiten durch die immer gleichen folgen derselben endlich gewitziget einige schritte vorwärts gemacht haben, und wenn sie dereinst völlig zur vernunft gereift sind, zuletzt so verständig und gut werden, als sie eurer Meinung nach bereits sein sollten. Was doch unter allen Bedingungen ihrer dermahligen Existenz und auf der Stufe von Kultur, worauf sie stehen, keine Möglichkeit ist. Ihr vergesst nämlich, daß von allem, was wir uns unter einem abgezogenen, unbestimmten Begriff als möglich vorstellen, keines eher in die wirkliche Welt eintreten kann, bis die Ursachen und Bedingungen seiner Möglichkeit in derselben vollständig zusammentreffen. Ihr vergesst, daß das, was itzt ist, aus dem, was zuvor war, hervorgehen muß, und daß Jahrtausende nötig waren, bis an jenen Tigermenschen, Wolf- und Luchsmenschen, Pferde-, Stier- und Eselmenschen und so weiter, welche als die wahren ursprünglichen Autochthonen vor undenklichen Zeiten den noch rohen Erdboden innehatten, das menschliche so viel Übergewicht über die ungeschlachte Tierheit bekam, daß es einem Hermes, Cekrops, Phoroneus, Orpheus, den Kureten, Telchinen, Ideischen Daktylen und ihresgleichen möglich war, sie in eine Art von bürgerlicher Gesellschaft zu vereinigen, sie an einige Ordnung und Sittlichkeit zu gewöhnen und in den ersten Anfängen der Künste, die das Leben menschlicher machen, zu unterrichten. Wer sich die Mühe nehmen mag, den unendlichen Hindernissen und Schwierigkeiten nachzudenken, welche die Vernunft noch itzt, da die sogenannten Menschen sich aus ihrer ursprünglichen Rohheit und Verwilderung schon so lange herausgearbeitet haben, in ihren Wahnbegriffen und Leidenschaften, in ihrer Geistesträgheit, Sinnlichkeit und tierischen Selbstigkeit zu bekämpfen hat, der wird sich nicht wundern, daß es mit ihrer Veredlung so langsam hergeht, und wird nicht schon von der harten und herben grünen Frucht die Weichheit und Süßigkeit der zeitigen verlangen. Nun wohl, höre ich sagen, wenn dies auch von der größten Mehrheit der Menschen in eine Masse zusammengeworfen gelten könnte, bleibt darum weniger wahr, daß dieser und jener, oder vielmehr, daß jeder einzelne Mensch besser sein könnte, folglich sein sollte, als er ist. Mich dünkt, hier ist viel auseinander zu setzen. Wenn ich zum Beispiel meinen Sklaven Kappadox aus dem ganzen Zusammenhang seiner äußern Umstände und aus sich selbst gleichsam heraushebe, so scheint es allerdings, daß er verständiger, besonnener, geschickter, fleißiger und bei Gelegenheit etwas nüchterner sein könnte. Denn es ist nicht zu leugnen, daß ihm, wiewohl er eben kein bösartiger Menschensohn ist, doch ziemlich viel fehlt um für ein muster der sokratischen sofrosyne zu gelten. Unstreitig läßt sich also nicht nur ein besserer mensch denken als er, ich glaube sogar zu begreifen, wie er selbst unter andern umständen dieser bessere mensch sein könnte. Wenn ich aber überlege, daß er ein geborner Kappadokier unter ungebildeten Menschen aufgekommen, schlecht erzogen, schlecht genährt und nie zu etwas besserm als knechtischer Arbeit angehalten worden ist und so weiter, so finde ich mehr Ursache, mich wundern zu lassen, daß er nicht schlechter als, daß er nicht besser ist. Und ich fordere nicht mehr Weisheit und Tugend von ihm, als ihm unter allen Bedingungen seiner Existenz zuzumuthen ist. Sollte, was von meinem Kappadokier gilt, nicht aus gleichem Grunde von jedem gebildeten und ungebildeten Athener, Thebaner oder Korinther gelten? Aber könntest du mir einwenden, kommen nicht Fälle vor, wo du deinen Sklaven zu einer Pflicht ermahnest oder ihm eine Unart verweisest oder ihn wohl gar körperlich züchtigen lässest? Das Letztere ist in meinem Hause nicht üblich. Wenn einer meiner Sklaven sich auf einen wiederholten scharfen Verweis nicht bessert, wird er auf den Markt geführt und, nicht für gut, verkauft. Du nimmst also doch die Besserung als etwas Mögliches an? Warum nicht? Wenn ich ihm einen mehrmals begangenen Fehler scharf verweise, so geschieht es nicht des Begangenen wegen, denn der ist nun einmal gemacht. Aber da der Fall wiederkommen kann, warum sollt es nicht möglich sein, dass mein Kappadox, indem er im Begriff ist, dieselbe Sünde wieder zu begehen, sich meines Verweises und der angehängten Drohung erinnerte und dadurch zurückgehalten würde? Wo nicht, so wirkt vielleicht eine derbe Züchtigung, die ihm sein künftiger Herr geben lässt. Aber aus beiden Fällen geht weiter nichts hervor, als dass ein Mensch, der einer gewissen Versuchung heute nicht zu widerstehen vermochte, es mit Hilfe eines stärkern Beweggrundes ein andermal vielleicht vermögen wird. Belehrung, Warnung, Züchtigung beziehen sich daher immer auf künftige Fälle und sind insofern als mögliche Verbesserungsmittel nicht zu versäumen. Denn die Möglichkeit, durch gehörige Mittel unter den erforderlichen Umständen besser werden zu können, ist unleugbar eine Eigenschaft der menschlichen Natur, wiewohl daraus nicht folgt, dass eben derselbe, der in einer gewissen äußern Lage und innern Stimmung etwas zu tun oder zu unterlassen vermag, auch bei veränderten Umständen Kraft genug haben werde, dasselbe zu tun oder nicht zu tun. Du rechnest also nichts auf die Kraft eines fest entschlossenen Willens? Im Gegenteil, sehr viel. Aber ein Wille, der zu allen Zeiten jeder Versuchung, jeder Leidenschaft und jeder Gewohnheit siegreich zu widerstehen vermag, setzt eine große, erhabene Natur voraus und kann nicht das Anteil gewöhnlicher Menschen sein. von diesen zu fordern, was nach dem Zeugniß der Erfahrung nur in sehr seltnen Fällen von den außerordentlichsten Heroen der Menschheit geleistet worden ist, wäre unbillig und vergeblich. Wir bewundern alle Arten von Helden, aber niemand ist schuldig, ein Held zu sein, und hört er auf, es zu sein, wenn er's einst war, was können wir dazu sagen, als daß ihn seine Kraft verlassen habe? Er ist in die Klasse der gemeinen Menschen zurückgesunken und verdient deswegen keine Verachtung, wiewohl er, als er ein Held war, Bewunderung verdiente. Du wirst mir einwenden, die Rede sei nicht von moralischen Heldentaten, sondern von dem, wozu jeder Mensch verbunden ist, von der Pflicht, gerecht und gut zu sein, und ich werde wiederholen müssen, was ich schon gesagt habe, die Vernunft fordert beides, aber nur von vernünftigen Wesen. Der bürgerliche Gesetzgeber scheint zwar diese Forderung ohne Unterschied an alle Glieder des Staats zu machen, aber im Grunde rechnet er wenig auf ihre Vernunft. Er verlangt nur Gehorsam, unbekümmert, aus welcher Quelle dieser Gehorsam fließe, glaubt er genug getan zu haben, indem er seine Untergebnen durch Strafen von Übertretung der Gesetze abschreckt. Indessen zeigt der allgemeine Augenschein, wie wenig dies hinreicht, und Plato hat vollkommen recht, wenn er behauptet, dass die Bürger eines Staats von Kindheit an durch zweckmäßige Veranstaltungen zur Tugend erzogen, das ist mechanisch an ihre Ausübung gewöhnt werden müssen, und dass alle andern Mittel, wodurch man dem Gesetze Kraft zu geben vermeint, unzulänglich oder unvermögend sind. Solange diesem Mangel nicht abgeholfen ist, sind Strafgesetze zwar ein notwendiges Übel, aber immer ein Übel, worüber der Weise den Kopf schüttelt und der Freund der Menschheit trauert. Aber wir haben es bei Beantwortung der Fragen über Sein und Sollen nicht mit Bürgern, sondern mit Menschen zu tun, nicht mit einer dialektischen, geschweige platonischen Idee der Menschheit, sondern mit den sämtlichen einzelnen Wesen, welche unter dem allgemeinen Namen Mensch begriffen werden. Von diesen zu fordern, sie sollten anders sein, als sie sind, wäre die Vernunft nur dann berechtigt, wenn sie unbillige Forderungen tun könnte. Aber die Vernunft will nichts, als dass sie anders werden sollen, und auch dies erwartet sie nur von solchen innern und äußern Veranstaltungen, wodurch die Verbesserung möglich wird. Denn sie verlangt nicht, mit dem Sprüchwort zu reden, dass das Böckchen im Hofe herumspringe, bevor die Ziege geworfen hat. Ich hätte noch mancherlei zu bemerken, wenn ich insbesondere gehen und diese reichhaltige Ader erschöpfen wollte. Ich glaube aber, meine Gedanken hinlänglich dargelegt zu haben, um dir klar zu machen, dass ich durch meine Art, die Dinge zu sehen, hauptsächlich den schiefen und unbilligen urtheilen wenigstens bey mir selbst zuvorkommen möchte, die man täglich über personen sachen und handlungen von leuten aussprechen hört, denen nichts recht ist wie es ist, wiewohl der fehler bloß daran liegt, daß sie selbst nicht sind, wie sie seyn müßten, um über irgend etwas ein unbefangenes urtheil fällen zu können. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 13. Lysanias von Athen an Droso, seine Mutter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wenn ein Jüngling, der so glücklich ist, ein Athener und dein Sohn zu sein, an irgendeinem Ort in der Welt in Gefahr kommen könnte, zu erfahren, was den Gefährten des edeln Laertiaden bei den Lotophagen begegnete, Lotus pflückend zu bleiben und abzusagen der Heimat, so müßt es, denke ich, zu Cyrene im Hause unsers edeln Gastfreundes Aristippus sein, wo ich bereits vom dritten Frühling überrascht werde, ohne recht zu wissen, wie mir so viele Zeit zwischen den Fingern sozusagen durchgeschlüpft ist. Nicht als ob ich mir selbst so unrecht tun wollte, liebe Mutter, die Besorgnis bei dir zu erregen, daß ich sie übel angewandt hätte, was freilich bei den Menschen, mit welchen ich lebe, nicht wohl möglich gewesen wäre. Aber gewiß ist, ich befand mich von allen Seiten so wohl, hatte so viel zu sehen, zu hören, zu lernen, zu üben, zu schicken und zu schaffen, und das alles unter dem mannigfaltigsten Genuß immer abwechselnder Vergnügungen, dass ich mich auch nicht eines einzigen Tages besinnen kann, der mir nicht zu kurz gedäucht hätte. Cyrene ist in der Tat eine Stadt, die selbst ein geborner Athener schön finden muß, nicht ganz so groß noch so volkreich als Athen, aber doch beides genug, um nach Karchedon die ansehnlichste Stadt an den Küsten Libyens zu sein. Ihre Lage ist sehr anmutig, noch mehr durch den Fleiß und Geschmack der Einwohner als von Natur, denn die Stadt scheint in einem einzigen unübersehbaren, trefflich angebauten Garten zu liegen. Nichts übertrifft die Fruchtbarkeit des Bodens, alle Arten von Früchten gelangen hier zu einem Grad von Vollkommenheit, wovon man in unserm rauern Attika keinen Begriff hat. Die Bürger von Cyrene sind überhaupt ein guter Schlag Menschen, eben nicht so fein geschliffen und abgeglättet als unsere Athener, aber auch nicht so hart, um so vieler Politur nötig zu haben. Gutmütigkeit, Gefälligkeit und Frohsinn sind ziemlich allgemeine Züge im Charakter dieses Volkes. Sie lieben, wie alle Menschen, das Vergnügen, aber mit einer eigenen, in ihrer Sinnesart liegenden Mäßigung. Sie wollen lieber weniger auf einmal genießen, um desto länger genießen zu können, und dies ist vermutlich die Ursache, warum ich hier so viele Greise gesehen habe, die mir das Bild des weisen Anakreons, so wie er sich selbst in seinen kleinen Liedern darstellt, vor die Augen brachten. Aristipp und Kleonidas haben unvermerkt auf den geist und geschmack ihrer mitbürger eine wirkung gemacht, deren einfluß auf das gesellige leben, die öffentlichen vergnügungen und vielleicht selbst auf die bisherige ruhe dieses kleinen staats nicht zu verkennen ist. Auch genießen beide die allgemeine Achtung ihrer Mitbürger so sehr, dass selbst auf mich eine Art von Glanz davon zurückfällt und mir als ihrem Freund und Hausgenossen überall mit Auszeichnung begegnet wird. Ich hoffe, mich keiner allzu großen Selbstschmeichelei bei dir verdächtig zu machen, wenn ich hinzusetze, dass die Grazien, denen ich nach Platons Rat fleißig opfre, auch den Cyrenerinnen günstige Gesinnungen für mich eingeflößt zu haben scheinen. Man sieht zwar hier, wie zu Athen, die Frauen und Jungfrauen der höhern Klassen nur bei öffentlichen religiösen Feierlichkeiten in großer Anzahl beisammen, aber sobald jemand in einem guten Hause auf dem Fuß eines Freundes steht, erhält er dadurch auch die Vorrechte eines Anverwandten und wird, insofern sein Betragen die von ihm gefasste günstige Meinung rechtfertigt, von dem weiblichen Teil der Familie ebenso frei und vertraut behandelt, als ob er selbst zu ihr gehörte. Du zweifelst wohl nicht, liebe Mutter, dass ich mir diese cyrenische Sitte in dem Hause, worin ich das Glück habe zu leben, aufs Beste zu Nutze zu machen suche, und ich hoffe, du wirst dereinst finden, dass mir der freie Zutritt, den ich bei Kleonen und Musarion habe, für die Ausbildung meines Geistes und mein Wachstum in der Kalokagathie, in welcher ich erzogen bin, wenigstens ebenso vorteilhaft gewesen ist als der tägliche Umgang mit den vortrefflichen Männern, an welche mich mein Vater empfohlen hat. Unleugbar sind diese beiden Frauen unter den liebenswürdigsten, deren Cyrene sich rühmen kann, ebenso ausgezeichnet, als es ihre Männer unter ihren Mitbürgern sind. Und ich gestehe dir offenherzig, es ist ein Glück für mich, dass ich beide zu gleicher Zeit kennengelernt habe und, da sie beinahe unzertrennlich sind, beide immer beisammen sehe. Ohne diesen Umstand würde es mir, glaube ich, kaum möglich gewesen sein, ungeachtet sie die Blütenzeit des Lebens bereits überschritten haben, von der Leidenschaft nicht überwältiget zu werden, welche mir jede von ihnen, hätte ich sie allein gekannt, unfehlbar, wiewohl gewiss wider ihren Willen, angezaubert hätte. Du wirst über mich lächeln, gute Mutter, aber, wie wunderlich es auch klingen mag, ich schwöre dir bei allen Göttern, ich könnte sie nicht reiner und heiliger lieben, wenn sie meine leiblichen Schwestern wären. Und doch fühle ich zuweilen, dass ich in Kleonen, wenn keine Musarion, und in Musarion, wenn keine Kleone wäre, bis zum Wahnsinn verliebt werden könnte. Bloß dadurch, dass beide zugleich so stark auf mich wirken, erhalten sie mein Gemüt in einer Art von leiser Schwebung zwischen ihnen, die ich beinahe Gleichgewicht nennen möchte. Kurz, weil ich beide liebe, so liebst du keine, wirst du sagen, und im grunde glaube ich selbst, daß für diese seltsame art von liebe ein eigenes wort, das unsrer sprache fehlt, erfunden werden müßte. Was mich auf alle fälle beruhigt, ist, daß ich Aristipp und Kleonidas zu meinen Vertrauten gemacht habe. Diesem sage ich alles, was ich für seine Schwester, jenem alles, was ich für Musarion empfinde. Beide sind mit mir zufrieden. Sie selbst sowohl als ihre Frauen gehen mit mir wie mit einem jüngern Bruder um, so unbefangen, so traulich und herzlich, daß sie mich unvermerkt gewöhnt haben, mich dafür zu halten. Darf ich dir alles gestehen, meine Mutter? Und warum sollt ich nicht, da ich nichts zu bekennen habe, worüber ich erröten müßte? Jede der beiden Frauen hat eine Tochter, die ich, wenn sie auch an sich selbst weniger reizend wären, um der Mutter willen lieben würde. Aber hier bedarf es keines solchen Beweggrundes. Die Töchter sind in einem so hohen Grade liebenswürdig, daß sogar ihre Mütter, wenigstens in meinen Augen, durch sie verschönert werden. Melissa, Musarions Tochter, soll an Gestalt und Gesichtsbildung der berühmten Lais ähnlich sein. Und wirklich besitzt Kleone ein Bild der Letztern, worin alle, die es zum ersten Mal sehen, Melissen zu erkennen glauben. Ich selbst wurde beim ersten Anblick getäuscht, aber als ich das Bild genauer mit ihr verglich, sah ich, daß Melissa vielleicht nicht ganz so schön ist, aber etwas noch sanfter Anziehendes und, wenn ich so sagen kann, dem Herzen sich einschmeichelndes hat, welches sie ihrer Mutter ähnlicher machen würde, wenn es nicht mit den Zügen der schönen Lais so zart verschmolzen wäre. Diese wunderbare Vermischung, wodurch sie, je nachdem man sie von einer Seite ansieht, bald Musarion, bald Lais scheint, gibt ihr etwas so Eigenes, daß ihr jede Vergleichung unrecht tut. Einen Zauber, der mich unwiderstehlich an sie fesseln würde, wenn nicht Kleonens leibhaftes Ebenbild, ihre einzige Tochter. Einen holden dreijährigen Knaben hat ihr Aurora entführt, die liebliche Arete neben ihr stände und durch die zierlichste Nymphengestalt und die Vereinigung aller Grazien der holdesten Weiblichkeit mit dem stillen Ausdruck eines edeln Selbstgefühls mich etwas empfinden ließe, wofür ich keinen Namen habe. Eine Art von Anmutung, die nichts Leidenschaftliches, aber etwas unbeschreiblich Inniges hat und die Gewalt der magischen Reize ihrer schwesterlichen Gespielin so lieblich dämpft, daß ich, wiewohl ohne mein Verdienst, bis jetzt noch immer Herr von mir selbst geblieben bin und zwischen Arete und Melissa ungefähr ebenso in der Mitte schwebe wie zwischen Kleone und Musarion. Ich bin es zu sehr gewohnt, nichts Geheimes vor einer so gütigen und nachsichtvollen Mutter zu haben, als daß ich meine Bekenntnisse nicht vollständig machen sollte. Da ich die Freundschaft kannte, die schon so lange zwischen meinem Vater und Aristipp sowie zwischen dir und Musarion besteht, so mußte der gedanke an die möglichkeit einer engern verbindung unsrer familien um so natürlicher in mir entstehen da ich in den äußern umständen kein erhebliches hinderniß sehen konnte es zeigte sich aber bald nach meinem eintritt in das aristippische haus daß melissa welche bereits das 13. jahr zurückgelegt hat meinem neuen freund kratippus aristipps brudersohne und die holdselige arete welche 4 Jahre weniger als ihre base hat von der wiege an einem sohne des kleonidas zugedacht ist ein glück für mich daß mir dieses verhältniß welches für die beiden kinder selbst noch ein geheimniß ist bey zeiten entdeckt wurde indessen hätte ich die tochter kleonens jedem andern streitig gemacht als einem sohn von musarion und kleonidas überdieß zeigten mir beide mütter so viele freude an dem gelingen ihres plans und an der täglich sichtbarer werdenden sympathie ihrer kinder daß ich eher einen tempel zu berauben oder mein vaterland zu verrathen als das häusliche glück dieser schönen seelen zu stören vermöchte glaube nicht ich dünke mir dieser selbstbezähmung wegen ein großer tugendheld dazu kommt sie mich in der that zu leicht an eine familie wie diese worin männer frauen und kinder jedes in seiner art so äußerst liebenswürdig alle wie von einer einzigen gemeinschaftlichen seele belebt so zufrieden so einmütig so glücklich in sich selbst und eines in dem andern sind werde ich in meinem leben schwerlich wieder finden mir ist ich lebe in einer kleinen idealischen republik worin ich durch den bloßen geist der liebe diese reine zusammenstimmung realisiert sehe welche plato in der seinigen vergebens durch die mühsamsten anstalten und die unnatürlichsten gesetze zu erzwingen hofft der müßte ein ungeheuer sein der in der mitte so edler und guter menschen lebend und so freundlich von ihnen in ihren kreis aufgenommen die harmonie die das glück ihres lebens macht durch irgend einen vorsätzlichen mißklang zu unterbrechen fähig wäre ich kann es mir nicht versagen liebe mutter noch einmal zu kleonen zurückzukommen dieser einzigen in welcher alles was ich für eine schwester und freundin für die gattin des würdigsten mannes und selbst für eine mutter fühlen kann mit dem was eine noch junge frau die von aphroditen mit jedem reiz und von den musen mit ihren schönsten gaben ausgestattet wurde einem empfänglichen aber nicht unbescheidenen jüngling einzuflößen vermag in einer mir selbst beinahe wunderbaren mischung zusammenfließt zu dem allem kommt noch zuweilen eine art von heiligem ich möchte sagen religiösem gefühl wie ich glaube daß mir zumute wäre wenn ein überirdisches wesen in aller glorie die ein irdisches aug ertragen kann aber mit dem ausdruck von huld und wohlwollen plötzlich vor mir stände Wie oft ist mir in solchen augenblicken eingefallen, was Plato in einem seiner dialogen von der unaussprechlichen liebe sagt, welche die tugend in uns entzünden würde, wenn sie uns in ihrer eigenen gestalt sichtbar werden könnte. Einer der schönsten und seltensten Züge im Charakter dieses vortrefflichen Weibes ist die Vereinigung einer immer gleichen Heiterkeit, welche nah an Frohsinn, selten an Fröhlichkeit grenzt, mit einem sanften Ernst, der über dem reinen Himmel ihrer Augen wie ein durchsichtiges Silberwölkchen schwebt. Seit einiger Zeit scheint dieser Ernst zuweilen, doch nur wenn sie unbemerkt zu sein glaubt, in ein stilles Brüten über düstern Gedanken übergegangen zu sein. Auch haben Musarion und ich einander die Wahrnehmung mitgeteilt, daß sie, wiewohl in kaum merklichen Graden, blässer und magerer wird, von den zahlreichen rauschenden Gesellschaften, die in diesem gastfreien Hause nicht selten sind, mehr als sonst ermüdet scheint und überhaupt, wo sie kein Aufsehen zu erregen befürchtet, sich gern ins Einsame zurückzieht. Musarion glaubt in diesen und andern kleinen Umständen Zeichen einer langsam abnehmenden Gesundheit wahrzunehmen und verdoppelt daher ihre Aufmerksamkeit und Sorgfalt für die geliebte Schwester, ohne jedoch weder Aristipp noch Kleonidas in Unruhe zu setzen, welche von Kleonens gewohnter Heiterkeit und Munterkeit getäuscht, von allem dem nichts gewahr werden, worüber wir selbst uns vielleicht aus allzu sorglicher Liebe täuschen. Denn manches kann vorübergehende Ursachen haben, und besonders scheint ihre Liebe zur Einsamkeit eine natürliche Folge davon zu sein, dass sie sich aus der Bildung der jungen Arete das angelegenste ihrer Geschäfte macht. Denn selten oder nie findet man sie ohne ihre Tochter allein. Dieser Tage machte mich ein Zufall zum unbemerkten Zeugen einer Szene, die ein unauslöschliches Bild in meiner Seele zurückgelassen hat. Es traf sich, dass Aristipp mit einem merkwürdigen Fremden, der sich seit kurzem hier aufhält, einen kleinen Abstecher ins Land machte. Da jedes im Hause seinen Geschäften oder Erholungen nachging, lockte mich die Schönheit des Abends bei halbvollem Mondschein in eine abgelegenere Gegend der Gärten, die das Landhaus, wo wir uns aufhalten, umkränzt. Unvermerkt führte mich ein schmaler Pfad in die Nähe eines kleinen, von Zypressen und duftreichen Gebüschen eingeschlossenen, mit Moos bewachsenen Platzes, den die elterliche Liebe dem Andenken ihres in der Kindheit verstorbenen einzigen Sohnes widmete. Selbst ungesehen erblickte ich hier Kleonen an den Aschenkrug des kleinen Klearists zurückgelehnt, auf einer Stufe des marmornen Denkmals sitzen, den Kopf auf den linken Arm gestützt, die Augen mit sanft traurigem Lächeln auf den Mond, der soeben über den Zypressen aufging, wie auf die Szene einer himmlischen Erscheinung geheftet. Ihr bis zu den Füßen herabgeflossenes weißes Gewand, die blässe ihres schönen gesichts und die kalte marmorweiße des arms worauf sie sich stützte das unvermuthete des anblicks und die schauerliche stille des orts alles vereinigte sich meine besonnenheit zu überraschen ich glaubte kleonens schatten zu sehen und schauderte zusammen aber zu allem glück blieb mir der unfreiwillige ausruf der mir entfahren wollte in der kehle stecken einen augenblick darauf hört ich ein rascheln durchs gebüsch und die kleine Arete an der hand ihres vermeinten bruders callias kam von der andern seite mit lautem rufen da ist sie das ist sie auf die geliebte mutter zugeflogen welche sie schon lange im ganzen garten gesucht hatten es war ein entzückender anblick für mich wie sie die holden kinder jedes mit einem arm umschlingend an ihren busen drückte und wie schnell das süße muttergefühl für die lebenden die kurz zuvor so bleichen lilienwangen mit warmem blut aus dem überwallenden herzen durchströmte eine heilige ehrfurcht hielt mich in den boden gewurzelt und band meine zunge Kleone stand ohne mich entdeckt zu haben auf nahm die fröhlich hüpfenden kinder an beide hände und verschwand in wenig augenblicken ich werde zwar frei zu dir zurückkehren liebe mutter aber du wirst mühe haben in athen eine jungfrau zu finden die mich meiner lieben wiewohl leider nicht für mich gebornen Cyrenerinnen vergessen machen könnte. Ende von 13. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 14. Aristipp an Learchus von Korinth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Syrakusier, der sich seit einiger Zeit bei uns aufhält, edler Learch, ist wirklich der nämliche, identische Philistus, von welchem Kundschaft einzuziehen du von einem Freund in Syrakus ersucht worden bist. Er macht kein Geheimnis daraus, zumal da er nicht unterlassen hatte, dem Dionysius schriftlich anzuzeigen, dass er seiner Gesundheit wegen eine Reise nach Rhodos und Kreta und von da vielleicht nach Cyrene unternehmen würde. Dass er die Einwilligung des alten Fürsten nicht abgewartet oder vielmehr gar nicht um sie angesucht, kann ihm nicht zum Vorwurf gereichen, denn der Ort, wo er während seiner Verweisung aus Sizilien leben wolle, war in sein Belieben gestellt. Und so gut als er von Thurium, wo er sich anfangs einige Jahre aufhielt, eigenmächtig nach Adria ziehen konnte, stand es ihm frei, von Adria nach Rhodos, Cyrene oder Gades zu gehen, wenn er Lust dazu hatte. Er hat sich selbst dadurch um einige tausend Stadien weiter von Syrakus verbannt, aber doch nicht weit genug, dass ihn Dionys nicht finden könnte, wenn er ihn wieder bei sich haben wollte. Und ich sehe nicht, warum sein Besuch bei einem alten Bekannten, der überdies noch von seiner Jugend her ein erklärter Verehrer der Regierungstalente dieses Fürsten ist, ihm den mindesten Verdacht zuziehen könnte. möge Dionysius noch lange vor allen andern anschlägen so sicher seyn als vor denen die in Aristipps hause gegen ihn geschmiedet werden. Es sind nun über 25 Jahre, daß ich mit Philisten zu Syrakus, wohin ich, wie du weißt, den Sofisten Hippias begleitete, zufälligerweise bekannt wurde. Damals stand er bei dem sogenannten Tyrannen noch in Gunst und schien Geschmack an mir zu finden. Aber weder meine Absichten noch die Kürze meines Aufenthalts gestatteten mir, ein näheres Verhältnis mit ihm anzuknüpfen, und ich gestehe, dass ich ihn in der Folge gänzlich aus meinem Gesichtskreis verlor. Demungeachtet erkannten wir einander wieder, als er vor einigen Monaten ohne alle Vorbereitung bei mir erschien und sich mir unter dem Titel eines alten Bekannten als Philistus des Archomenides Sohn von Syrakus ankündigte. Da er überall im Ruf eines Mannes von Geist und Talenten steht und unleugbar einer der vorzüglichsten und gebildetsten unserer Zeitgenossen ist, so wirst du dich ebenso wenig wundern, dass er hier allgemeinen Beifall findet, als dass sich nach und nach eine Art von Freundschaft zwischen ihm und mir entsponnen hat, so vertraut, als sie zwischen dem planlosen Weltbürger Aristipp und einem ehrgeizigen syrakusischen Eupatriden möglich ist, der, wie es scheint, nie vergessen wird, dass seine Geburt, sein Vermögen, die wesentlichen Dienste, die er dem Dionysius geleistet und seine Verbindung mit einer Bruderstochter desselben ihn zu Erwartungen berechtigten, die mit seiner schon so lange dauernden Verbannung in einem sehr unangenehmen Missverhältnis stehen. Bei allem dem hat er sich selbst so sehr in seiner Gewalt, dass diese unfreiwillige Auswanderung das Werk seiner eigenen Wahl zu sein scheint. Und allenthalben, wo die Rede von dem Zustand seines Vaterlandes und der Regierung des Dionysius ist, spricht er darüber so unbefangen mit, dass niemand, der von seinen Verhältnissen nicht genau unterrichtet ist, weder in seinem Ton noch in seiner Miene das Geringste, was einen Missvergnügten verriete, gewahr werden kann. Dass er sich gegen mich, wenn wir ohne Zeugen von diesen Dingen sprechen, für jenen Zwang ein wenig entschädigt, ist natürlich. Indessen kann ich dich versichern, er müsste entweder der verdeckteste und undurchdringlichste aller Menschen sein, was von einem so feuervollen Sizilier kaum zu glauben steht, oder er ist fest entschlossen, da alle bisherigen Versuche, den nichts verzeihenden Herrn zu seiner Zurückberufung zu bewegen, fruchtlos abgelaufen sind, sich nun vollkommen leidend zu verhalten und den Zeitpunkt ruhig abzuwarten, der seinem Schicksal vermutlich eine andere Wendung geben wird. Philist ist ein so angenehmer Gesellschafter, dass es nur von ihm abhinge, zu Cyrene ein so müßiges und üppiges Leben zu führen, als eure ausgemachtesten Sardanapale zu Korinth und Syrakus. Er hat aber in seiner Jugend schneller gelebt, als ratsam ist, und scheint nun mit seinem Rest etwas behutsamer haushalten zu wollen. Er teilt sich nur gerade so viel mit, als nöthig ist sich bey meinen gastfreundlichen mitbürgern von der ersten klasse in kredit zu erhalten und hat die übereinkunft mit ihnen getroffen sich monatlich nicht mehr als 6-mahl einladen zu lassen so daß er wenn jeder einmahl an die reihe kommt gerade ein volles jahr braucht um bey allen herum zu zechen. Seine meiste zeit bringt er in meiner akademie zu, wo ich ein eigenes kabinett für ihn habe zubereiten lassen, um in der nähe der bibliothek ungestört an der fortsetzung seiner geschichte von sizilien arbeiten zu können, die seit 20 Jahren seine lieblingsbeschäftigung ist, wiewohl wir sie mehr seiner Verbannung aus dem schönsten Lande der Welt als seiner Liebe zur historischen Muse zu danken haben mögen. Vermuthlich kennst du die 9 Bücher dieses Werkes, welche bereits in den Händen der Bibliopolen sind und wovon die beiden letzten, die Geschichte der Regierung des Dionysius von der 93. bis zur 100. Olympiade enthalten. Man findet, wie ich höre, zu Athen lächerlich, dass Philistus ohne den Geist, den Scharfblick und die Stärke des Thucydides zu besitzen, sich vermesse, seinen Stil, seine scharfen Umrisse, seine Trockenheit und nervige Kürze und, wo es ihm damit nicht recht gelingen wolle, wenigstens seine Dunkelheit nachzuäffen. In der Akademie aber soll ihm hauptsächlich zum Verbrechen gemacht werden, dass er wenigstens in den Büchern, die den Dionysius betreffen, die Heiligkeit der Geschichte durch eine vorsätzliche verfälschte Darstellung der Begebenheiten verletzt und allen parasitischen Kunstgriffen aufgeboten habe, den Lastern des Tyrannen die Farbe der Tugend anzustreichen, seinen schlechtesten und grausamsten Handlungen edle Beweggründe und Absichten unterzulegen und, kurz, den hassenswürdigsten Unterdrücker seines Vaterlandes, der Nachwelt, wenn anders sein Buch so lange leben könnte, für das Modell eines vortrefflichen Fürsten aufzuschwatzen. Meiner Meinung nach geschieht Philisten durch die erstern Vorwürfe weniger Unrecht als durch die letztern. Wenn ich nicht irre, so hat er in den 7 ersten Büchern, worin er das denkwürdigste der Geschichte Siziliens von der fabelhaften und heroischen Zeit an bis auf die Regierung Gelons und die Wiederherstellung der Oligarchie zusammenfasst, mehr den Herodot. In der Erzählung der Begebenheiten und Taten des Dionysius hingegen mehr den Thucydides zum Muster genommen. Da er aber keinen von beiden zu erreichen vermochte, hätte er allerdings besser für seinen Ruhm gesorgt, wenn er alles, was ihm das auffallende Ansehen eines Nachahmers gibt, vermieden und falls er nicht Kunst genug besaß, Herodots naive und angenehm unterhaltende Darstellungsgabe mit dem tiefblickenden Verstand und der scharfen Urteilskraft des Thucydides auf eine ungezwungene ihm eigenthümlich scheinende art zu vermählen sich lieber begnügt hätte uns seine geschichten mit ordnung klarheit und möglichster anspruchlosigkeit zu erzählen aber um dieß zu können ja um es nur zu wollen hätte filist der auch als geschichtschreiber glänzen und mit den ersten in diesem fache wetteifern wollte nicht filist seyn müssen wir wollen ihm dieß nicht zumuthen aber dafür mag er auch für alles büßen was er als filist sündiget leichter und meiner überzeugung nach mit besserm grunde wird er von dir und mir von dem was in den beschuldigungen der platoniker das verhaßteste ist losgesprochen werden denn so viel ich weiß sind wir beide über das was an dem alten Dionysius zu loben und zu tadeln ist ziemlich einverstanden der tyrann wie er sich nun einmal schelten lassen muß da seine feinde die öffentliche meinung auf ihre Seite zu bringen gewußt haben hat vor vielen Jahren das ungeheure Verbrechen begangen sich über den göttlichen Plato der ihn auf eine etwas linkische Art zu seiner Philosophie bekehren wollte in seiner mitunter ziemlich sarkastischen Manier lustig zu machen und da sein sauertöpfischer Verehrer Dion durch eine übel verstandene Zudringlichkeit aus Übel Ärger machte, den Philosophen allerdings unsanfter als recht war, nach Hause zu schicken. Das konnte freilich nie verziehen noch vergessen werden. Einer solchen Untat war nur ein Abschaum der unmenschlichsten Laster fähig. Die Feinde des Tyrannen konnten ihm nun nachsagen, was sie wollten, das Ärgste schien immer das Glaublichste. Mit einem Worte, Dionysius wurde in der Akademie zu Athen zum Ideal eines Tyrannen erhoben, und es ist kein Zweifel, daß Plato, indem er im 9. Buch seiner Republik den vollständigen Tyrannen mit den häßlichsten Zügen und Farben eines moralischen Ungeheuers darstellt, ein getreues Bild des Dionysius aufgestellt zu haben glaubt. Wir beide und viele andere, die, wie wir, weder Böses noch Gutes von diesem Fürsten empfangen haben, wissen indessen sehr gut, wie übertrieben und unbillig der schlimme Ruf ist, den ihm seine sizilischen Feinde und die allzu heißen Anhänger des göttlichen Plato unter den übrigen Griechen gemacht haben und um so leichter machen konnten, da der große Haufe schon voraus geneigt ist, von jedem, der sich der Alleinherrschaft über einen oligarchischen oder demokratischen Staat zu bemächtigen weiß, das Schlimmste zu denken und zu glauben. Dionysius kämpfte lange gegen dieses allgemeine und insofern ein Vorurteil gerecht genannt werden kann, nicht ganz ungerechte Vorurteil. Da aber weder die Befreiung Siziliens von dem Joch und den Verheerungen der Karchedonier noch der Wohlstand, worin sich diese Insel unter seiner Oberherrschaft befindet, und sein Bestreben, jede wesentliche Pflicht eines klugen und tätigen Regenten zu erfüllen, vermögend war, den Mangel eines unbestrittenen Rechtes an die eigenmächtig aufgesetzte Krone in den augen der menge zu rechtfertigen, da ihm alle seine verdienste, alle seine bemühungen, das vertrauen und die liebe der syrakusier zu gewinnen, nichts halfen und eine strenge, die nicht in seinem natürlichen charakter ist, endlich das einzige mittel war, ihm vor den unermüdeten anfechtungen seiner heimlichen und erklärten feinde ruhe zu verschaffen. Kurz, da man ihn wider seinen Willen nötigte, seinen bösen Ruf gewissermaßen zu rechtfertigen und er gern oder ungern den Tyrannen spielen mußte, weil man ihm nicht erlauben wollte, ein guter Völkerhirt zu sein, ist der Geschichtschreiber, der seinen Talenten und Verdiensten Gerechtigkeit widerfahren läßt, nicht viel mehr Lobes als Tadels wert? Und wenn er auch das volle Licht nur auf die schöne Seite seines Helden fallen läßt, wenn er dem Zweideutigen die vorteilhafteste Wendung gibt und, wie ein geschickter Bildnismaler, alles, was sein Bild nur verunzieren würde, entweder ganz verbirgt oder wenigstens nach den Regeln seiner Kunst mit schwächern oder stärkern Schatten bedeckt, kann man dem Bildnis darum alle Ähnlichkeit absprechen? Und hat der Geschichtschreiber darum allen Glauben verwirkt, weil er uns von einem der merkwürdigsten Männer unserer Zeit, von welchem seine Feinde lauter grausenhafte und mit der schwärzesten Galle übersudelte Zerrbilder in der Welt verbreitet haben, bloß die glänzende Seite zeigt? Eine vollkommen unparteiische, weder verschönerte noch absichtlich oder leidenschaftlich verfälschte Geschichte dieses Mannes dürfen wir von keinem Zeitgenossen erwarten. Aber die Nachwelt wird das Wahre, wenn es ihr anders darum zu tun ist, desto gewisser zwischen dem, der zu viel Gutes und denen, die zu viel Böses von ihm gesagt, in der Mitte finden können. Da Philist mir von Zeit zu Zeit ein Stück der Fortsetzung, an welcher er arbeitet, vorliest, so fehlte es nicht an Gelegenheit, aus seinem eigenen Munde zu hören, was er zu seiner Rechtfertigung gegen die ihm sehr wohlbekannten Vorwürfe, die man seiner Geschichte macht, vorzubringen hat. Glaubst du, sagte er mir einsmals, an eine ganz unparteiische und durchaus wahre Geschichte von Begebenheiten, deren Augenzeuge wir gewesen sind und an denen wir selbst unmittelbaren Anteil genommen haben? Ich nicht. Gesetzt auch, was doch selten der Fall ist, der Erzähler habe von Verschweigung oder Verfälschung der Wahrheit weder Vorteil zu hoffen noch Schaden zu befürchten und sei fest entschlossen, alle Wahrheit und nichts als Wahrheit zu schreiben. Gesetzt, was wenigstens ebenso selten ist, er habe alles, was er erzählt, selbst gesehen oder selbst getan und gelitten oder doch von vollkommen glaubwürdigen Personen, dergleichen es vielleicht noch nie gegeben hat, selbst aufs Genaueste erkundiget. Gesetzt endlich, er sei, was ich geradezu für unmöglich erkläre, in dem, was er von sich selbst zu berichten hat, von allem Einfluss der Eigenliebe und Eitelkeit so frei und rein wie ein noch ungeborenes Kind. alle diese unerläßlichen und doch kaum irgend einem sterblichen zugeständlichen voraussetzungen als richtig angenommen stehen uns doch noch zwey schlechterdings nicht wegzuräumende hindernisse im wege um derentwillen es ewig unmöglich bleiben wird eine ganz wahre ganz zuverlässige geschichte einer reihe von begebenheiten und handlungen die wir selbst gesehen haben zu schreiben. Das erste dieser Hindernisse ist, dass es kein Mittel gibt, unmittelbar in das Innerste der Menschen zu schauen und die Entstehung ihrer Gesinnungen und Leidenschaften, Entwürfe und Absichten und alles, was sie sich selbst von den Beweggründen und Tendenzen ihrer Handlungen bewusst sind, ohne ein verfälschendes Medium in ihrer Seele zu lesen. Aus Mangel eines solchen Sinnes bleiben die wahren Ursachen der Begebenheiten in ihren reinen Verhältnissen mit den Wirkungen immer zweideutig und ungewiss. Das äußerlich Geschehene liegt wie ein unaufgelöstes Rätsel vor uns, und der Geschichtsschreiber, der den Verstand seiner Leser zu befriedigen wünscht, sieht sich genötigt, zu den Künsten des Wahrsagers, Dichters und Mahlers seine Zuflucht zu nehmen. Aber auch ohne dieses Hindernis wird es ihm schon allein dadurch unmöglich, ganz wahr zu sein, dass er, unvermögend sich selbst aus dem festen Punkt seiner Individualität herauszurücken, Personen, Handlungen und Ereignisse niemals sehen kann, wie sie sind, sondern nur, wie sie ihm aus dem Gesichtspunkt, woraus er sie ansieht, erscheinen. Überzeugt von allem diesem, sagte ich, als ich mich entschloss, die Geschichte des Dionysius zu schreiben, zu mir selbst: Da du keine milesische Fabel, sondern Dinge, die unter deinen Augen geschahen und bei denen du selbst keine unbedeutende Rolle spieltest, erzählen willst, so ist es allerdings deine Pflicht, so wahrhaft zu sein, als dir nur immer möglich ist, aber zum Unmöglichen bist du nicht verbunden. Du konntest nicht alles sehen, nicht allenthalben sein, und wie ernstlich du auch unparteiisch sein wolltest, du kannst es nicht sein. Du bist weder ein Gott noch ein platonischer Mensch, sondern Philistus, Archomenides Sohn, ein verwandter Freund und Gehülfe des Mannes, dessen Geschichte du erzählen willst, und es geziemt dir, die Personen und Begebenheiten so darzustellen, wie sie dir unter allen den Verhältnissen, worin du mit ihnen standest, erschienen und erscheinen mussten. Nur so kannst du wahr und mit dir selbst einig sein, gesetzt auch, dass du öfters getäuscht wurdest. Der unfehlbarste Weg, die Welt mit einer ungetreuen und verschrobenen Erzählung zu belügen, wäre, wenn du aus dir selbst herausgehen und unter dem Vorwand, desto unparteiischer zu sein, einen Gesichtspunkt, aus welchem du die Dinge nicht gesehen hättest, aber gesehen zu haben schienest, erdichten wolltest. Dies, Aristipp, ist der Kanon, nach welchem ich die Geschichte, über die so viel Schiefes und Leidenschaftliches zu Syrakus und Athen gesprochen wird, gearbeitet habe und nach welchem allein ich mit Billigkeit beurteilt werden kann. auch keiner meiner richter ist unparteyisch. Er ist, seiner eignen sinnesart und vorstellung zu folge, mehr oder weniger geneigt, den Dionysius und seinen geschichtschreiber in einem günstigen oder ungünstigen lichte zu sehen, und diese uns selbst oft verborgene, von den sachen ganz unabhängige zu- oder abneigung besticht unser urteil viel öfter, als der große haufe glaubt. Mein wille war, gerecht gegen Dionysius zu sein, aber da ich ihn liebte und seine Erhebung zum Teil mein Werk war, so wär es Vermessenheit, wenn ich leugnen wollte, daß dieser zweifache Umstand gar keinen Einfluß auf die Zeichnung, Färbung und Haltung meines Gemäldes gehabt habe. Denn wenn ich alles, was in seinem Charakter und seinen Handlungen zweideutig ist, zu seinem Vorteil deutete, glaubte ich auch hierin bloß gerecht zu sein. Übrigens gestehe ich zwar, daß mir im Schreiben der Gedanke öfters kam, Dionysius, wenn er in meiner Geschichte auch nicht die leiseste Spur einer durch sein hartes Verfahren gegen mich gereizten Empfindlichkeit entdecken könnte, würde sich desto eher bewogen finden, mir seine Gunst und sein Vertrauen wieder zu schenken. Aber wenn ich das Gegenteil auch vorausgesehen hätte, würde ich doch, um meiner selbst willen, nicht das Geringste geändert oder weggelassen haben. Mich deucht, Learch, es ist in dieser Erklärung Philists etwas Offenherziges, das für eine Art Ersatz dessen, was seiner Rechtfertigung abgehen mag, gelten kann. Übrigens ist, wie gesagt, sein ganzes Betragen so beschaffen, dass ich nichts zu wagen glaube, wenn ich mich, falls es gefordert würde, dafür verbürgte, dass er mit nichts umgeht, was zu dem mindesten Argwohn Ursache geben könnte. Wär es anders, so hätte er zu Bearbeitung irgend eines dem Dionysius unangenehmen Anschlags keinen ungeschicktern Ort als Cyrene wählen können. Er wird ungeachtet des guten Zutrauens, so man ihm zeigt, sehr genau beobachtet, und es ist den Cyrenern zu viel an ihren Handlungsverhältnissen mit Syrakus gelegen, als daß sie die Gunst eines Fürsten, den noch niemand ungestraft beleidigt hat, um des Philistus willen verscherzen sollten. Ende von 14. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 15. Learch an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich will dir nicht verbergen, lieber Aristipp, dass es, wie du zu vermuten scheinst, Dionysius selbst war, von dem ich durch einen Freund in Syrakus ersucht wurde, mich bei dir nach Philisten zu erkundigen. Wie wenig dieser auch bisher durch sein Betragen während seiner Verbannung aus Sizilien Anlass gegeben, ihm heimliche Anschläge und Vorkehrungen zu einer eigenmächtigen Rückkehr zuzutrauen, so gewiß scheint es doch, daß der alte Tyrann, der mit dem zunehmenden Gefühl der Abnahme seiner Kräfte immer mißtrauischer und argwöhnischer wird,

daß er bey abfassung seiner geschichte mehr an dionysen als an die leser dachte und sich lieber bey diesen in den verdacht der schmeicheley setzen als etwas das jenem mißfallen könnte schreiben wollte. Gegen diesen vorwurf wird er sich schwerlich rechtfertigen können, und was daraus zum nachtheil seiner geschichte und seines helden gefolgert wird, brauche ich dir nicht erst zu sagen. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 16. Antipater an Diogenes. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Mehr als 10 Jahre sind schon verflossen, seit ich mit Aristipp bekannt wurde und das Glück hatte, seines Umgangs während eines großen Teils dieser Zeit täglich zu genießen. Ich habe ihn in mancherlei Lagen und Verhältnissen gesehen und beobachtet, oder richtiger zu reden, er zeigte sich mir immer so offen, unzurückhaltend und anspruchlos, daß ich, um ihn kennen zu lernen, nichts als das paar gesunde Augen brauchte, womit mich die Natur ausgestattet hat. Es müßte also nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ich von den Grundsätzen, die er in seinem Leben befolgt, und er hat keine andern, nicht besser unterrichtet sein sollte, als Leute, die ihn bloß von Hörensagen kennen oder aus einem zufälligen Umgang und im Flug aufgeschnappten einzelnen Worten über ihn abzusprechen, sich vermessen. Du wirst dich daher nicht wundern, Freund Diogenes, wenn ich dir sage, dass ich nicht ohne Unwillen hören kann, mit welcher Dreistigkeit er noch immer von einigen Sokratikern, besonders von den eifrigsten Anhängern der Akademie, öffentlich beschuldigt wird, dass er die Grundsätze des gemeinschaftlichen Meisters der athenischen Schule nicht nur verfälsche, sondern sogar das förmliche Gegenteil derselben lehre und ausübe, indem er die Wollust, und zwar bloß die körperliche oder den groben tierischen Sinnenkitzel, für das höchste Gut des Menschen erkläre, ausdrücklich behauptend, es gebe kein anderes Vergnügen als die Sinnenlust, und alles Übrige bestehe bloß in leeren Einbildungen, womit nur Leute sich zu täuschen suchten, denen es an den Mitteln fehle, sich den wirklichen Genuss aller Arten von sinnlichen Vergnügungen zu verschaffen. Ich gestehe dir, Diogenes, meine Geduld reißt, wenn ich diese alten abgeschmackten Verleumdungen noch immer von Männern, denen der Name Sokratiker zur Beglaubigung dient, erneuern und auf deren Verantwortung aus so manchen schnatternden Gänsehälsen und gähnenden Eselskinnladen widerhallen höre. Und mehr als einmal bin ich schon im Begriff gewesen, nach der aristophanischen Geißel zu langen und die Toren öffentlich dafür zu züchtigen, wenn mich nicht die Achtung für Aristippen, der keiner Rechtfertigung bedarf, und die Verachtung seiner Verleumder, die der Züchtigung nicht wert sind, jedesmal zurückgehalten hätte. indessen kann ich mir doch die befriedigung nicht versagen wenigstens dir mein alter freund wiewohl du es denke ich nicht schlechterdings vonnöthen hast einen aufschluß über diese sache zu geben der dir begreiflich machen wird wie eine so alberne sage unter den morosofierenden müßiggängern und schwätzern zu Athen entstehen konnte. Den ersten Anlaß mag wohl der starke Abstich gegeben haben, den die verhältnismäßig etwas üppige Lebensweise Aristipps mit dem schlechten Aufzug und der sehr magern Diät der meisten Sokratiker und des Meisters selbst machte und der jenen um so anstößiger sein mochte, weil er im ersten Jahre seines Umgangs mit Sokrates sich ihnen in allem ziemlich gleichgestellt hatte. Indessen war Aristipp nicht der einzige, der sich auf diese Weise auszeichnete. Mehrere begüterte Freunde des Weisen lebten auf einem ihrem Vermögen angemessenen Fuß, und er selbst, sagt man, war weit entfernt, mit seiner Armut zu prunken und diejenigen mit stolzer Verachtung anzusehen, die nicht wie er von einem Triobolon des Tages leben wollten, weil sie wollen mussten. Warum wurde denn Aristippen allein so übel genommen, was man an andern nicht ungehörig fand? Ohne Zweifel lag der wahre Grund darin, dass Aristipp überhaupt nicht recht zu den meisten Sokratikern passte und da er dies bald genug gewahr wurde, von Zeit zu Zeit aus ihrem Kreise heraustrat und sich auch mit andern, die nicht zu ihnen gehörten, sogar mit einem Hippias und Aristophanes in freundschaftliche Verhältnisse setzte. Hierzu kam noch, dass er bei aller seiner Verehrung für den Geist und Charakter des Sokrates ebenso wenig zum Nachtreter und Widerhall desselben geboren war als Plato und sich ebenso wenig verbunden hielt, über alle Dinge einerlei Meinung mit ihm zu sein, als sich ihm in seiner absichtlichen Beschränkung auf das Unentbehrliche gleichzustellen. So reizten zum Beispiel eine Menge wissenschaftlicher Gegenstände seine Neugier, welche Sokrates für unnütze Grübeleien erklärte. Und so machte er auch kein Geheimnis daraus, dass der attische Weise ihm die eigentliche Lebensphilosophie zu sehr in den engen Kreis des bürgerlichen Lebens und auf das Bedürfnis eines attischen Bürgers einzuschränken scheine. Da er selbst hingegen schon damals Trieb und Kraft in sich fühlte, einen freiern Schwung zu nehmen und die Verhältnisse des Bürgers von Cyrene den höhern und edlern des Kosmopoliten, wo nicht aufzuopfern, doch nachzusetzen. Indessen hinderte dies alles nicht, dass Aristipp, solange Sokrates lebte, für einen seiner Freunde und Homileten vom engern Ausschuss und selbst in Ansehung des Wesentlichsten seiner Philosophie für einen Sokratiker galt. Als aber nach dem Tode des Meisters Antisthenes und Plato sich an die Spitze dessen, was man jetzt die sokratische Schule zu nennen anfing, stellten und die stifter zweyer sekten wurden, welche ihrer verschiedenheit in andern stücken ungeachtet darin übereinkamen, daß sie gewisse sokratische grundbegriffe und maximen weit über den sinn des meisters und bis auf die äußerste spitze trieben, so mußte nun, wie Aristipp von seinen langen Wanderungen nach Athen zurückkam und ebenfalls eine Art von sokratischer Schule eröffnete, notwendig eine öffentliche Trennung erfolgen, wobei die Pflichten der Gerechtigkeit und Anständigkeit wenigstens auf einer Seite ziemlich ins Gedränge kamen. Beide, Plato und Antisthenes, sprachen von allen Vergnügungen, woran der Körper Anteil nimmt, mit der tiefsten Verachtung. Dieser, weil er nichts bedürfen, für ein Vorrecht der Gottheit hielt und also nach ihm der nächste Weg zur höchsten Vollkommenheit ist, sich außer dem schlechterdings unentbehrlichen alles zu versagen, was zum animalischen Leben gerechnet werden kann. Jener, weil er den Leib für den Kerker der Seele und die Ertötung aller sinnlichen Triebe für das kürzeste Mittel ansieht, das innere Leben des Geistes frei zu machen und die Seele aus der Traumwelt wesenloser Erscheinungen zum unmittelbaren Anschauen des Alleinwahren, der ewigen Ideen und des ursprünglichen Lichts, worin sie sichtbar werden, zu erheben. Aristipp, dem alles Übertriebene, Angemaßte und über die Proportionen der menschlichen Natur hinausschwellende lächerlich oder widrig ist, mochte sich, als er noch zu Athen lebte, bei Gelegenheit erlaubt haben, über diese philosophischen Solözismen seiner ehemaligen Lehrgenossen in einem Tone zu scherzen, den der sauertöpfische Antisthenes so wenig als der feierliche Plato leiden konnte. Beide rächten sich, jeder seinem Charakter gemäß, jener gallicht und plump, dieser fein und kaltblütig durch die Verachtung, womit sie von dem Manne und seiner Lehre sprachen. Aristippen hieß die Sinnenlust ebensowohl ein Gut als irgend ein anderes. Er sah keinen Grund, warum er es über diesen Punkt nicht mit dem ganzen menschlichen Geschlecht halten sollte, welches stillschweigend übereingekommen ist, alles gut zu nennen, was dem Menschen wohl bekommt. Ja, er war so weit gegangen zu behaupten, auch das geistigste Vergnügen sei im Grunde sinnlich und teile den Organen des Gefühls eine Art angenehmer Bewegung mit, deren Ähnlichkeit und Verwandtschaft mit andern körperlichen Wollüsten von jedem sich selbst genau Beobachtenden nicht verkannt werden könne. Diese Sätze wurden, ohne dass man sich auf ihre Beweise und genauere Erörterung einließ, in der Akademie und im Cynosarges für übeltönend und antisokratisch erklärt. Und so erzeugte sich unvermerkt bei allen, denen Aristipp nicht besser als von bloßem Ansehen oder Hörensagen bekannt war, jene ungereimte Meinung, die ihm und seinen freunden von den anhängern der beiden tyrannen die sich damahls in die beherrschung der filosofischen republik theilten den spitznamen wollüstler hedoniker zugezogen haben das mißverständniß wäre leicht zu heben gewesen oder würde vielmehr gar nicht statt gefunden haben wenn jene herren nicht so einseitig und steifsinnig wären ihre persönliche vorstellungsart zum allgemeinen kanon der wahrheit zu machen die meisten fehden über solche dinge hörten von selbst auf wenn die verschieden redenden vor allen dingen gelassen untersuchen wollten ob sie auch wirklich verschieden denken und in 10 Fällen gegen einen würde sogleich friede unter den kämpfern werden wenn sie anstatt um worte zu fechten und in der hitze der rechthaberei sich selbst immer ärger zu verwickeln die begriffe kaltblütig auseinandersetzen und soweit es angeht in ihrer einfachsten elemente auflösen wollten daher kommt es ohne zweifel daß aristipp in solchen fällen immer das allgemeine wahrheitsgefühl der zuhörer auf seiner seite hat wie stark auch das gegen ihn gefaßte vorurteil bei einer sonst unbefangenen Person sein mag, sobald er sich erklärt hat, wird man entweder seiner Meinung oder sieht, dass man es bereits gewesen war und sich die Sache nur nicht deutlich genug gemacht hatte. Oder man begreift wenigstens, wenn man gleich selbst nicht völlig überzeugt ist, wie es zugeht, dass andere verständige Leute seiner Meinung sein können. Mit Plato und Antisthenes hat es nun freilich eine andere Bewandtniß. Ihre Philosophie ist von Aristipps zu sehr verschieden, um eine Vereinigung zuzulassen. Die seinige begnügt sich, menschliche Tiere zu Menschen zu bilden, was jenen zu wenig ist. Die ihrige vermißt sich, Menschen zu Göttern umzuschaffen, was ihm zu viel scheint. Sie gehen von Begriffen und Grundsätzen aus, die mit den seinigen in offenbarem Widerspruch stehen. Die Fehde zwischen ihnen kann also nur durch eine Unterwerfung aufhören, zu welcher wohl keine von den streitenden Mächten sich je verstehen wird. Ich verlange aber auch für meinen Lehrer und Freund sonst nichts von ihnen, als nur nicht unbilliger gegen ihn zu sein, als er gegen sie ist. Mögen sie doch sein System mit stolzem Naserümpfen verhöhnen oder mit gerunzelter Stirne verdammen, nur verfälschen sollen sie es nicht. Übrigens ist bekannt genug, oder könnt es wenigstens sein, daß Aristipp nie eine eigene philosophische Sekte zu stiften begehrt und so wenig als Xenophon oder Sokrates selbst seine Lebensweisheit jemals schulmäßig gelehrt hat. Denn daß er vor vielen Jahren während seines letzten Aufenthalts in Athen die Philosophie des Sokrates einigen Liebhabern, die sich schlechterdings nicht abweisen lassen wollten, zu großem Ärgernis der übrigen Sokratiker um bare Bezahlung unverändert und ohne etwas von dem seinigen hinzuzutun vorgetragen, gehört nicht hierher. er that damit nichts anders als was ein mahler thut wenn er eine mit allem fleiß gearbeitete kopey eines berühmten gemähldes eines ältern meisters nicht für das urbild selbst sondern für das was es ist für ein nachbild verhandelt das was man seine eigene filosofie nennen kann stellt er weniger in mündlichen und schriftlichen unterweisungen als in seinem leben dar ob er gleich kein bedenken trägt seine art über die menschlichen dinge zu denken und die gründe die sein urteil es sei nun zum entscheiden oder zum zweifeln bestimmen bey gelegenheit an den tag zu geben zumahl in gesellschaften die zu einer freyen und muntern unterhaltung geeignet sind unter vertrautern und kampflustigen freunden läßt er sich auch wohl in dialektische gefechte ein wo es oft zwischen scherz und ernst so hitzig zugeht als ob um einen olympischen siegeskranz gerungen wurde aber auch diese spiegelgefechte endigen sich doch immer wie alle kämpfe dieser art billig endigen sollten nämlich daß die ermüdung der kämpfer dem spiel ein ende macht und jeder mit heiler haut d i mit seiner eigenen unverletzten meinung davon geht zufrieden sich wie ein meister der kunst gewehrt zu haben und die zuhörer ungewiß zu lassen welcher von beiden der sieger oder der besiegte sei ich will damit keinesweges sagen daß aristipp von seinem system inwiefern es ihm selbst zum kanon seiner vorstellungsart und seines praktischen lebens dient nicht wenigstens ebenso gut überzeugt sei als Plato von dem seinigen. Nur glaubt er nicht, daß eine ihm selbst angemessene Denkweise und Lebensordnung sich darum auch für alle andern schicken oder, was ihm als wahr erscheint, auch von allen andern für wahr erkannt werden müsse. Gestehe, Diogenes, daß man mit einem so anspruchlosen Geisteskarakter eher alles andere als ein Sektenstifter sein wird und daß es sogar widersinnig ist, denjenigen dazu machen zu wollen, der eben darum, weil er seine Art zu denken und zu leben unter seine persönlichen und eigentümlichen Besitztümer rechnet, andern nur so viel davon mitteilt, als sie selbst urteilen, daß ihnen ihrer innern Verfassung und ihren äußerlichen Umständen nach zuträglich sein könne. Übrigens sehe ich nicht, warum er nicht ebenso gut als andere berechtigt wäre, seine Grundbegriffe für allgemein wahr und brauchbar zu geben. Was er unter jener seinen Tadlern so unbillig verhaßten Hedone, welche nach ihm das Wesen der menschlichen Glückseligkeit ausmacht, versteht, ist nicht Genuss wollüstiger Augenblicke, sondern dauernder Zustand eines angenehmen Selbstgefühls, worin Zufriedenheit und Wohlgefallen am Gegenwärtigen mit angenehmer Erinnerung des Vergangenen und heiterer Aussicht in die Zukunft ein so harmonisches Ganzes ausmacht, als das gemeine Los der Sterblichen, das Schicksal, über welches wir gar nichts und der zufall über den wir nur wenig vermögen nur immer gestatten will ist etwa die eudämonie der andern sokratiker im grunde etwas anders als ein solcher zustand warum hält man sich anstatt sich um worte und formeln zu entzweien nicht lieber an das worin alle übereinkommen wer wünscht nicht so glücklich zu sein als nur immer möglich ist und wie verschieden auch die quellen sind woraus die menschen ihr vergnügen schöpfen ist das vergnügen an sich selbst nicht bey allen eben dasselbe warum soll es aristippen nicht eben so wohl als andern erlaubt seyn worte die der gemeine gebrauch unvermerkt abgewürdigt hat wieder zu ehren zu ziehen und zum beyspiel die schuldlose hedone wiewohl sie gewöhnlich nur von den angenehmen gefühlen der sinne gebraucht wird zu bezeichnung eines begriffs der alle arten zusammenfaßt zu erheben daß durch einen weisen genuß alle unsrer natur gemäßen vergnügungen sinnliche und geistige sich nicht nur im begriff sondern im leben selbst sehr schön und harmonisch vereinigen lassen hat aristipp noch mehr an seinem beispiel als durch seine lehre dargetan seine philosophie ist eine kunst des lebens unter allen umständen froh zu werden und bloß zu diesem ende sich von schicksal und zufall und überhaupt von aller fremden einwirkung so unabhängig zu machen als möglich nicht wer alles entbehren sondern wer alles genießen könnte wär ein gott und nur weil die götter das letztere sich selbst vorbehalten den armen sterblichen hingegen über alle die übel welche sie sich selbst zuziehen noch so viel not und elend von außen aufgeladen haben als sie nur immer tragen können nur aus diesem grund ist es notwendig daß der mensch entbehren lerne was er entweder gar nicht erreichen kann oder nur durch aufopferung eines größern gutes sich verschaffen könnte doch ich sehe daß ich mich unvermerkt in erörterungen einlasse die zu meiner absicht sehr entbehrlich sind denn es versteht sich daß ich dich nicht zur philosophie aristipps bekehren sondern nur geneigt machen möchte dich des charakters eines mannes den ich als einen der edelsten und liebenswürdigsten sterblichen kenne bei gelegenheit mit so viel wärme als deiner wohlbekannten kaltblütigkeit zuzumuthen ist gegen seine unbilligen verächter anzunehmen ich befriedige dadurch bloß mein eigenes herz aristipp weiß nichts von diesem briefe und scheint sich überhaupt um alles was seine ehemaligen mitschüler von ihm sagen und schreiben wenig zu bekümmern indessen nährt er doch für die athener noch immer eine art von vorliebe die ihn über ihre gute oder böse meinung von ihm nicht so ganz gleichgültig sein läßt als er das ansehen haben will zuweilen wenn die rede von den albernheiten unarten und verkehrtheiten ist wodurch sie ehemahls dem witz ihres aristofanes so reichen stoff zu unerschöpflichen spöttereyen und neckereyen gegeben haben, sollte man zwar meinen, er denke nicht gut genug von ihnen, um sich viel aus ihrem Urteil zu machen, aber im Grund entspringt sein bitterster Tadel bloß aus dem Unmut eines Liebhabers, der sich wider seinen Willen gestehen muß, daß seine Geliebte mit Mängeln und Untugenden behaftet ist, die es ihm unmöglich machen, sie hoch zu achten, und worin sie sich selbst so wohl gefällt, daß keine Besserung zu hoffen ist. Ich höre, daß du seit dem Tode des alten Antisthenes nach Athen zurückgekehrt seiest, um, wie man sagt, von seiner Schule in Cynosarges Besitz zu nehmen, da du itzt als das Haupt der von ihm gestifteten Sekte betrachtet werdest. Ich kenne dich zu gut, Freund Diogenes, um nicht zu wissen, wie dies zu verstehen ist. Du wirst so wenig als Sokrates und Aristipp in dem gewöhnlichen Sinn des Worts an der Spitze einer Schule oder Sekte stehen wollen, und deine Philosophie lässt sich so wenig als die ihrige durch Unterweisung lernen. Aber die Athener bedürfen deines scherzenden und spottenden Sittenrichteramts mehr als jemals, und wenn gleich wenig Hoffnung ist, daß du sie weiser und besser machen werdest, so kann es ihnen doch nicht schaden, einen freien Mann, dessen sämtliche Bedürfnisse auf einen Stecken in der Hand und eine Tasche voll Wolfsbohnen am Gürtel eingeschränkt sind, unter sich herumgehen zu sehen, der sie alle Augenblicke in den Spiegel der Wahrheit zu sehen nötigt und ihnen wenigstens das täuschende Vergnügen des Wohlgefallens an ihrer eigenen Hässlichkeit möglichst zu verkümmern sucht. Wenn deine Gegenwart endlich ihnen oder ihre unheilbare Narrheit dir gar zu lästig fiele, so wirst du die Arme deiner Freunde in Korinth immer wieder offen finden. Und sollte dich zuletzt die ganze Hellas nicht mehr ertragen können, so lass dich irgend eine freundliche Nereide an die Küste Libyens zu deinem Antipater geleiten, der die Tage, die er in seiner Jugend mit dir verlebte, und die traulichen Wallfahrten nach dem Eselsberg und die Schwimmpartien nach dem Inselchen Psyttalia immer unter seine angenehmsten Erinnerungen zählen wird. Ende von 16. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 17. Diogenes an Antipater. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Weder der hoffärtige Gedanke, meinen alten Meister ersetzen zu wollen, noch ein zynischer Trieb, die Laster und Torheiten der edeln Theseiden anzubellen, hat mich von Korinth nach Athen zurückgerufen, Freund Antipater. die bloße neigung zur veränderung, die dem menschen so natürlich ist, wär es nur um sich selbst eine probe seiner freyheit zu geben, ist allein schon hinlänglich, eine so unbedeutende begebenheit zu erklären. Wenn auch der reitz, womit Pallas Athene ihren Lieblingssitz vor allen andern Städten der Welt so reichlich begabt hat, für einen Weltbürger meiner Art weniger Anziehendes hätte als für andere Menschen. Indessen kam doch noch ein anderer Bewegungsgrund hinzu, ohne welchen ich mich vielleicht dennoch nicht entschlossen hätte, meinem lieben Müßiggang zu Korinth, wo sich, dank sei den Göttern, schon lange niemand mehr um mich bekümmert und meinem kleinen, sonnichten Winzerhüttchen seines Umfangs wegen mein Faß genannt, aus bloßem Mutwillen zu entsagen. Wisse also, mein Lieber, dass ich vor einiger Zeit zufälligerweise mit einem jungen Thebaner in Bekanntschaft geriet, der mit der vollständigsten Außenseite des homerischen Thersites eine so schöne Seele und eine so frohsinnige Unbefangenheit verbindet, dass der tugendhafteste aller Päderasten, Sokrates selbst, seinem bekannten Vorurteil für die körperliche Schönheit zu trotz, sich in ihn verliebt hätte, wenn er 30 bis 40 Jahre früher zur Welt gekommen wäre. Schwerlich ist dir jemals eine so possierlich hässliche Missgestalt vor die Augen gekommen, und es sollte sogar dem sauertöpfischen Heraklites kaum möglich gewesen sein, über den komischen Ausdruck, womit alle Teile seines Gesichts einander anzustaunen scheinen, nicht zum ersten Mal in seinem Leben zu lächeln. Glücklicherweise für den Inhaber dieser seltsamen Larve leuchtet dem, der ihm herzhaft ins Gesicht schaut, ich weiß nicht was für ein unnennbares Etwas entgegen, welches zugleich Ernst gebietet und Zuneigung einflößt und einen jeden, dem es nicht gänzlich an Sinn für die energische Sprache, worin eine Seele die andere anspricht, fehlt, in wenig Augenblicken mit der Ungereimtheit seiner Gestalt und Gesichtsbildung aussöhnt. Ich weiß nicht, wie es zuging, dass er, ohne an den Fransen meines ziemlich abgelebten Mantels Anstoß zu nehmen, nicht weniger Geschmack an meiner Person zu finden schien, als ich an der seinigen. Genug, wir fühlten uns gegenseitig voneinander angezogen, und in wenigen Stunden war der Grund zu einer Freundschaft gelegt, welche vermutlich länger dauern wird als unsere Mäntel. Krates, so nennt sich mein junger Böotier, ist der einzige Sohn eines sehr reichen Mannes, der sein Leben unter rastlosen Anstrengungen, Sorgen und Entbehrungen mit der edeln Beschäftigung zugebracht hat, sein Vermögen alle 10 Jahre zu verdoppeln, und der nun, da ihm nächst seinem Geldkasten nichts so sehr am Herzen liegt, als das Glück seines Sohnes alles Mögliche tut, um diesen zu eben derselben Lebensweise, in welcher er das Seinige gefunden, anzuhalten zu großem schmerz des alten harpagons zeigt der junge mensch so wenig lust und anlage dazu daß im gegentheil unter allen möglichen dingen womit der menschliche geist sich befassen kann die rechentafel ihm gerade das verhaßteste ist und nur aus gehorsam gegen einen beynahe 80-jährigen vater der zwar noch immer wachend und schlafend auf seinen geldsäcken zählt und rechnet aber nicht kräfte genug übrig hat seinen geschäften außer dem hause nachzugehen unterzieht er sich den aufträgen womit ihn der alte überhäuft um ihm keine zeit zu solchen beschäftigungen zu lassen die in seinen augen nichts als zeitverderbender müßiggang sind der auftrag eine alte schuld zu korinth einzufordern gab indessen gelegenheit zu unsrer bekanntschaft welche krates als den einzigen wahren gewinn betrachtete den er von dieser reise mit nach hause bringe wirklich fühlte er sich stark versucht die rückreise gar einzustellen und ich mußte alle meine macht über sein gemüth aufbieten um ihn zu bewegen daß er die ausführung seines neuen lebensplans wenigstens nur so lange aufschieben möchte als sie mit der pflicht gegen seinen alten vater unvereinbar war vor kurzem berichtete mich mein junger Freund, daß der Tod des Alten ihm endlich die Freiheit gegeben habe, seiner Neigung zu folgen und seinen Geist aller der schweren Gewichte zu entledigen, die ihm, solange er sie an sich hangen hätte, den reinen Genuß seines Daseins unmöglich machten. Er habe, um der verhaßten Last je eher je lieber los zu werden, bereits seine ganze Erbschaft, die sich auf nicht weniger als 300 Talente belaufe, mit Vorbehalt dessen, was er etwa selbst zu Bestreitung des Unentbehrlichsten nötig haben könnte, unter seine Verwandten und Mitbürger ausgeteilt und sei nun im Begriff Athen, wofern ich mich entschließen würde, es mit dem üppigen und geräuschvollen Korinth zu vertauschen oder widrigenfalls das Letztere, wiewohl ungern, zu seinem künftigen Aufenthalt zu wählen. Was dünkt dich von diesem jungen Menschen, Antipater? Hier ist mehr als Antisthenes und Diogenes, mehr als Plato und Aristipp, nicht wahr? Ich gestehe dir unverhohlen, hätte mich die wackelköpfige Göttin Tyche nicht sehr gegen meinen Willen um mein väterliches Erbgut betrogen, ich würde so wenig als Aristipp daran gedacht haben, mir diese Last, die mir ehemals sehr erträglich vorkam, vom Halse zu schaffen. Wir wollen es indessen einem weisen Mann eben nicht übel nehmen, wenn er von den Gütern, die ihm das Glück freiwillig zuwirft, einen zugleich so edeln und so angenehmen Gebrauch macht wie Aristipp. Ebenso wenig soll es dem von Kindheit an zur Dürftigkeit gewohnten Antisthenes oder dem Sinopenser, den der Zufall um sein Vermögen brachte, zu einem großen Verdienst angerechnet werden, dass sie lieber von Wurzeln und Wolfsbohnen leben, als karrenschieben, rudern oder das schmähliche parasitenhandwerk treiben wollten. Auch Plato hat sich wenig auf eine Genügsamkeit einzubilden, die ihm das Glück, unabhängig in seinem eigenen Ideenlande zu schweben und die erste Stelle unter den Philosophen seiner Zeit in der öffentlichen Meinung verschafft hat. Aber wie Krates in dem Alter, wo alle Sinnen nach Genuß dürsten, die Mittel zu ihrer vollständigsten Befriedigung, die uns das Glück mit Verschwendung aufgedrungen hat, von sich werfen und jedem Anspruch an alles, was dem großen Haufen der Menschen das begehrenswürdigste scheint, von freien Stücken entsagen, um sich mit völliger Freiheit der Liebe der Weisheit zu ergeben, dies, dünkt mich, ist etwas bis itzt noch nie Erhörtes und setzt einen Grad von Heldenmut und Stärke der Seele voraus, den ich um so bewundernswürdiger finde, da derjenige, der sich zu einem solchen Opfer entschließt, zum Voraus gewiss sein kann, von der ganzen Welt, den Diogenes vielleicht allein ausgenommen, für den König aller Narren erklärt zu werden. Und das mit Recht, höre ich dich sagen, denn was sollte aus den Menschen werden, wenn der Geist, der diesen jungen Schwärmer so weit aus dem gewöhnlichen Gleise treibt, in alle Köpfe führe und die Begriffe und Grundsätze, nach welchen er handelt, allgemein würden? Auf alle Fälle etwas Besseres, als sie itzt sind, antworte ich und getraue mir's von Punkt zu Punkt mit wenigstens ebenso stattlichen Gründen zu behaupten, als die, womit uns Plato beweiset, dass ein Staat nicht eher gedeihen könne, bis er von lauter Philosophen regiert werde. Leider hat die Natur selbst dafür gesorgt, dass es mit den Menschen nie so weit kommen wird und die Freunde des dermaligen Weltlaufs können sich, der Gefahr halben, die von der ansteckenden Kraft des Beispiels meines jungen Freundes zu besorgen ist, ruhig auf die Ohren legen. Sie ist desto geringer, da du ihm wirklich großes Unrecht tust, wenn du ihn für einen Schwärmer hältst. Er ist vielmehr der ruhigste, besonnenste, heiterste Sterbliche, der mir je vorgekommen ist. Und wie außerordentlich sein Verfahren auch immer sein mag, so fällt wenigstens das Wunderbare weg, wenn ich dir sage, dass nebst einem sehr kalten Temperament die von Kindheit her gewohnte, beinahe dürftige Lebensart im väterlichen Hause eine durch beides ihm zur andern Natur gewordene Gleichgültigkeit gegen alle Vergnügungen der Sinne und eine noch tiefer liegende Verachtung der Urteile des großen Haufens, der einen Menschen nicht nach seinem persönlichen Gehalt, sondern nach dem Gewichte der attischen Talente, die er wert ist, zu schätzen pflegt. Das sage ich, das alles nicht wenig zu der Entschließung beigetragen habe, sich eines ihm wirklich mehr überlästigen als brauchbaren Erbgutes zu entschlagen. Denn was hätte er, der von 3 oder 4 Obolen zu leben gewohnt war, mit 300 Talenten anfangen sollen, da es seine Sache nicht war, nach dem Beispiel seines Vaters, 600 daraus zu machen. Von allem, wozu der Reichthum seinen Besitzern gut ist, hatte er entweder keine Kenntniß oder keinen Sinn dafür. Gänzliche Unabhängigkeit und sorgenfreie Muße war schon damahls, da ich ihn zuerst kennen lernte, das höchste Gut in seinen Augen. Und so ging es, dünkt mich, ganz natürlich zu, daß der Umgang mit deinem Freund Diogenes in sehr kurzer Zeit 1000 schlummernde Ideen in seiner Seele weckte, daß die Harmonie der Vorstellungsart derselben mit seiner eigenen das Verlangen, sich nie wieder von ihm zu trennen, erzeugte und die durch unmittelbaren Augenschein bewirkte Überzeugung, daß es keinen glücklichern Menschen gebe als den Diogenes und daß er zufriedener mit seinem Lose sei als 10.000 vermeinte Glückliche mit dem ihrigen, seinem Beispiel einen unwiderstehlichen Reiz zur Nachfolge gab. Ich denke, du wirst dies desto begreiflicher finden, Antipater, da du noch nicht vergessen haben kannst, wie wenig ehemals daran fehlte, daß du selbst den zynischen Mantel und Schnappsack übergeworfen hättest, wenn nicht glücklicherweise für dich der Genius Aristipps den Reizungen der zutulichen Nymphe Penia, unserer Schutzgöttin, das Gegengewicht gehalten hätte. Denn nicht alles, was dem einen gut, ja sogar das Beste ist, ist es darum auch dem andern. Und ich bin ziemlich gewiss, daß unsere Lebensweise, sobald der Ehrenpunkt nicht in Widerspruch mit dir selbst zu geraten, jede andere unmöglich gemacht hätte, dir nicht halb so wohl bekommen wäre als meinem Thebaner. Wiewohl es ein so launisches Ding um den Menschen ist, daß ich mich nicht dafür verbürgen möchte, daß Krates selbst, wie glücklich er sich gegenwärtig auch in seinem neuen Götterleben fühlt, auf immer vor allen Anwandlungen der Nachreue sicher sei. Ich bin mit deinem Freund Aristipp, wie in vielem andern, auch darin einverstanden, daß jeder Mensch, sobald er Verstand genug hat, eine Philosophie, das ist eine mit sich selbst übereinstimmende Lebensweisheit nach festen Grundsätzen zu haben, in gewissem Sinn seine eigene hat. Das, was den Unterschied macht, ist nicht die Richtung. Wir gehen alle auf eben dasselbe Ziel los. Eudämonie ist der Preis, nach welchem wir ringen. Und wie gern der stolze Plato, der, wenn's möglich wäre, gar nichts mit uns andern gemein haben möchte, sich auch die Miene gäbe, als ob das übersinnliche Anschauen der formlosen Urwesen und die geistige Vereinigung mit dem Autor Agathon ohne alle andere Rücksicht das einzige Ziel seiner Bestrebungen sei, so soll er mich doch nicht bereden, daß sie es auch dann noch sein würden, wenn er sich in diesen geistigen oder phantastischen Anschauungen nicht glücklicher fühlte als in jedem andern Genuss seiner selbst. Der Unterschied wird also in dem Wege und den Mitteln bestehen. Wir Zyniker zum Beispiel wählen uns mehr oder weniger freiwillig den kürzesten Weg unbekümmert daß er ziemlich rauh und steil ist und hier und da von disteln und dornhecken starrt. Aristipp wählte sich einen weitern aber ungleich ebnern und anmuthigern weg, nicht ohne Gefahr unversehens auf diesen oder jenen Abweg zu gerathen, der ihm das Wiedereinlenken in die rechte Bahn mehr oder minder schwer machen könnte. Andere haben sich zwischen diesen beiden oft ziemlich weit auseinander laufenden Wegen mehrere Mittelstraßen gebahnt. Plato nimmt den seinigen sogar wie Ikarus durch die Wolken, unleugbar der sanfteste und nächste, wenn es nicht der gefährlichste wäre. Noch verschiedener sind die Mittel, wodurch jeder auf seinem Wege sich zu erhalten und zu fördern sucht. Tausend innere und äußere, zufällige und persönliche Umstände, Temperament, Erziehung, geheime Neigungen, Verhältnisse, kurz das Zusammenwirken einer Menge von mehr oder minder offen liegenden oder verborgenen Einflüssen auf Verstand und Willen ist die Ursache der verschiedenen Gestalten und Farben, wenn ich so sagen kann, worin sich eben dieselbe Lebensweisheit, ich erkenne keine Philosophie, die nicht Ausübung ist, im Leben einzelner Personen darstellt und worin eben das Eigentümliche derselben besteht. Denn, wie gesagt, im Hauptzweck und selbst in solchen Mitteln, welche als zu jenem unentbehrlich selbst wieder zu Endzwecken werden, stimmen alle überein. Von dieser Art ist zum Beispiel die Befreiung der Seele von Wahn und Leidenschaft, ohne welche schlechterdings keine Eudämonie denkbar ist. Alle Philosophen von Thales und Pythagoras an bekennen sich zu diesem Grundsatz, aber wie weit gehen sie wieder auseinander, sobald es zur Anwendung kommt? Wir können von den Wahnbegriffen, Phantomen und Vorurteilen, die unseren Verstand benebeln und irreführen, nur durch die Wahrheit frei werden. Aber was ist Wahrheit? Der eine behauptet die Ungewissheit aller Erkenntnis, ein anderer erklärt alle sinnlichen Anschauungen und Gefühle für Täuschung und Betrug und sucht die Wahrheit in einer übersinnlichen Ideenwelt. Ein dritter lässt im Gegenteil keine Erkenntnis für zuverlässig gelten, die uns nicht durch die Sinne zugeführt und durch die Erfahrung bestätiget wird, und so weiter. Ebenso ist es mit der Befreiung von der Herrschaft der Triebe und Leidenschaften. Der eine will alle Begierden an die Kette gelegt und den Leidenschaften alle Nahrung entzogen wissen. Ein anderer lässt nur die reinen Naturtriebe gelten und verwirft alle durch Verfeinerung und Kunst erzeugten Neigungen. Ein dritter will die natürlichen Triebe und Leidenschaften weder ausgerottet noch gefesselt, sondern bloß gemildert, verschönert und durch die Musenkünste mit Hülfe der Philosophie in die möglichste Harmonie und Eintracht gesetzt sehen. Alle diese Verschiedenheiten sind in der Ordnung, solange die Leute keine Sekten stiften wollen. Jeder hat für seine eigene Person Recht, aber sobald sie mit einander hadern und sich um den ausschließlichen besitz der wahrheit wie hunde um einen fetten knochen herum beißen dann haben sie alle unrecht in diesem einzigen punkt wenigstens ist diogenes der mit niemand um meinungen hadert vollkommen gewiß daß er recht hat. Indessen ist am ende die anzahl der filosofen denen dieser name in der eigentlichsten bedeutung zukommt so klein daß wahrscheinlich unter der ganzen übrigen menschenmasse manche sein müssen die an sinnesart gemütsbeschaffenheit und äußerlichen umständen mit irgend einem von jenen mehr oder weniger übereinstimmen. Ich betrachte daher jeden unsrer Philosophen gleichsam als den Repräsentanten einer ganzen Gattung, und indem ich annehme, dass seine Philosophie einer Anzahl ihm ähnlicher Menschen als Ideal oder Kanon ihrer Denkart und ihres Verhaltens brauchbar sein könne, berechne und schätze ich hiernach ungefähr den verhältnismäßigen Nutzen, den sie der Menschheit etwa schaffen könnte. So kann zum Beispiel meiner demütigen Meinung nach die platonische Philosophie nur solchen Menschen verständlich sein und wohl bekommen, denen zu einem schwarzgallichten Temperament ein hoher Grad von Einbildungskraft und Scharfsinn und eine nicht gemeine Kultur mit völliger Freiheit von Geschäften zuteil wurde, das ist sehr wenigen. Die aristippische scheint auf den ersten Blick weit mehrern angemessen zu sein, aber sie macht aus dem Wohlleben, aus dem, was sie Hedone nennt und worüber ich deinen Freund nie anfechten werde, eine so schöne und zugleich so schwere Kunst, daß meines Bedünkens nur ein besonders begünstigter Liebling der Natur, der Musen und des Glücks, schier hätte ich auch noch die schöne Lais hinzugesetzt, es darin zu einiger Vollkommenheit zu bringen hoffen darf. Wie die platonische, die Philosophie oder Religion der edelsten Art von Schwärmern ist, so sollte Aristipp das Muster und seine Hedonik die Lebensweisheit aller Eupatriden und Begüterten sein. Auf diese Weise würde die Schwärmerei unschädlich, Geburtsadel und Reichtum sogar liebenswürdig werden. Aristipps Philosophie zum Nießbrauch solcher Leute, die das Glück vergessen oder übel behandelt hat, herabgestimmt, würde sich der zynischen nähern, nach deren Vorschriften jeder glücklich leben kann, der in einem Staat, wo er als Bürger keinen Anspruch an die höheren und eigentlichen Vorteile des politischen Vereins machen will oder zu machen hat, wenigstens den Genuss seiner Menschheitsrechte in Sicherheit bringen möchte. Um ein Zyniker zu sein, braucht man nichts als ein bloßer Mensch zu sein, mit so wenig Zutaten und Anhängseln als möglich, aber freilich ein edler und guter Mensch. Und eben darum wird unser Orden dem ersten Anschein zu trotz immer nur zwei oder drei Mitglieder auf einmal zählen. sollte er was die götter verhüten mögen jemahls zahlreich werden so könnt es nur dadurch möglich seyn daß seine glieder den geist desselben gänzlich verlören und bloß das kostum die sprache und die übrigen formen des cynism zur hülle und larve der verächtlichsten art von schmarotzerey und müßiggang herabwürdigten ein echter cyniker kann vermöge der natur der sache nicht anders als eine seltenheit seyn und von einem cyniker wie krates wird schwerlich jemahls ein zweites exemplar erscheinen die rein sokratische filosofie welche allen ständen lagen und verhältnissen gleich angemessen dem staat edle menschen und gute bürger bildet wird also die wahrheit zu sagen immer die gemeinnützigste unter allen die aus ihr hervorgegangen bleiben und wehe der die sich's nicht zur ehre schätzt ihre tochter zu heißen und einer solchen mutter würdig zu seyn so viel freund antipater auf deine eigene veranlassung davon wie ich über aristipp und seine filosofie und die andern masken denke in welchen sich die menschenfreundlichste aller himmlischen unter den griechen sehen läßt lebe wohl und sorge ja dafür daß keine abschriften von diesem langen briefe genommen werden die leute könnten sonst denken ich habe ein buch schreiben wollen und das möchte sich Diogenes nicht gerne nachsagen lassen. Ende von 17. Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 18. Aristipp an Learchus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wiewohl ein Mann wie Philistus keiner Empfehlung an dich bedarf, so halte ich mich doch versichert, daß der Titel meines Freundes, den er von Cyrene mit sich nimmt, ihm in den Augen meines Learchs ein Recht zu einer desto gefälligern Aufnahme geben werde, da er auf seiner Rückreise nach Syrakus etliche Tage zu Korinth auszurasten gesonnen ist. Was du, dem seine Verhältnisse bekannt sind, vorausgesehen hast, ist durch das endlich erfolgte Ableben des alten Dionysius eingetroffen. Es war eine der ersten Handlungen seines Nachfolgers, den so lange aus seinem Vaterlande verbannten Gemahl der Nichte seines Vaters zurückzuberufen und ihn um so dringender zu Beschleunigung seiner Reise einzuladen, je unentbehrlicher ihm, wie er in seinem Schreiben sagt, die Gegenwart und Unterstützung eines so verdienstvollen und so nahe mit ihm verbundenen Mannes in seiner neuen Lage sei. Es wäre kein schlimmes Zeichen, daß es dem jungen Dionysius, seiner sehr vernachlässigten Erziehung ungeachtet, nicht ganz an Anlage zu einem guten Fürsten fehle, wenn er die Notwendigkeit, sich der Leitung eines weisen Ratgebers zu übergeben, wirklich so lebhaft fühlte, als er in einem sehr wohlgesetzten Schreiben ausdrückt. es ist aber ziemlich klar, daß ihm ein anderer bey dieser gelegenheit seinen kopf und seine hand geliehen hat. So viel sich aus einzelnen, wiewohl nicht immer zuverlässigen Nachrichten von diesem Sohn und Erben des sogenannten Tyrannen muthmaßen läßt, scheint keine große Hoffnung zu sein, daß er die unruhigen und schwer zu zügelnden Syrakusaner mit der unbeschränkten Regierung eines einzigen gründlich aussöhnen werde. Nur allzu wahrscheinlich kann man sich zu ihm aller Ausschweifungen versehen, zu welchen ein feuriges Temperament einen im Frauengemach und unter Sklaven aufgewachsenen Jüngling hinzureißen pflegt, der sich aus dem stärksten Druck plötzlich auf den Königsstuhl erhoben, im Besitz eines von seinem Vorfahrer 40 Jahre lang zusammengehäuften Schatzes und von Schmeichlern und Parasiten umschwärmt sieht, deren Interesse ist, unter der Larve einer grenzenlosen Anhänglichkeit an seine Person seine unaufhörlich von ihnen gereizten und befriedigten Leidenschaften zu Werkzeugen der ihrigen zu machen. Unter einem schwachen Fürsten regieren gewöhnlich die schlechtesten Menschen, und daß Dionysius trotz seiner körperlichen Stärke ein sehr schwacher König sein werde, davon sind bereits Vorbedeutungen genug vorhanden. Der einzige, den er scheut und der ihn eine Zeit lang wenigstens zurückhalten wird, ist sein Oheim und Schwager Dion, bekanntlich ein schwärmerischer Verehrer Platons, der keine große Mühe gebraucht haben mag, ihn zu überzeugen, daß Syrakus nicht eher wohl regiert sein werde, bis es einen Philosophen zum Regenten habe. Zum Unglück fehlt es diesem Dion bei allem Schein von Weisheit und Tugend, den er von sich wirft, gar sehr an allen Eigenschaften, wodurch man sich andern, zumal einem jungen König, der das Vergnügen und die Freude liebt, angenehm und liebenswürdig machen kann. Und, was noch schlimmer ist, ich fürchte sehr, dass er selbst etwas mehr Tyrannenblut in den Adern hat, als seine Lobredner in der Akademie sich gern gestehen mögen. Wie dem auch sei, der junge Fürst befindet sich dermahlen zwischen dem strengen, ehrfurchtgebietenden und scharf über den Grundsätzen der platonischen Republik haltenden Dion und dem schlauen, gewandten, allgefälligen Gesindel seines Hofes in einer zwang- und peinvollen Klemme. Diese sehen, daß er nicht Mut genug hat, das Joch, das ihm jener über die jungen Hörner geworfen, abzuschütteln, und das dringende Bedürfnis, dem majestätischen Dion einen Mann von Gewicht entgegenzustellen, ist es ganz allein, was sie genötiget hat, mit vereinten Kräften auf die schleunigste Zurückberufung des Philistus anzutragen. Dass dies die wahre Lage der Sachen am syrakusischen Hofe sei, habe ich aus den unvollständigen Nachrichten, die mir Philist von Zeit zu Zeit mitteilte, nach und nach herausgebracht. Denn er selbst treibt, wie es scheint, die Freundschaft gegen keinen Sterblichen so weit, dass er sich ihm ganz offen und ohne alle Zurückhaltung entdecken sollte. da er ein mann von großer weltkenntniß und erfahrenheit ist, die syrakusischen und sicilischen staatsverhältnisse vollkommen inne hat, dabey worauf hier alles ankommt, eine sehr einnehmende außenseite besitzt und an feinheit, geschmeidigkeit und besonnenheit es mit dem ausgelerntesten hofmann aufnehmen kann, so ist nicht schwer vorauszusehen, was der erfolg sein müsse und daß Dion bald genug den rat erhalten werde, eine kleine Gesundheitsreise zu seinem ehrwürdigen Freund Plato vorzunehmen. Übrigens scheint Philist darauf zu rechnen, daß Korinth als die Mutterstadt von Syrakus es seinem Staats- und Handelsinteresse gemäß finden werde, mit dem Thronfolger des alten Dionys in gutem Vernehmen zu bleiben. Auch zweifle ich nicht, dass er sich in dieser Rücksicht unter der Hand mit Nachdruck für den edeln Timofanes verwenden wird, welcher, wie ich höre, große Anstalten macht, sich mit guter Art der Alleinherrschaft über euch zu bemächtigen. Auch an unserm Himmel, der während der letzten 30 Jahre so heiter war, steigen seit dem Tode meines guten Bruders Aristagoras bereits einige trübe Wolken auf, die uns mit Sturm und Ungewitter zu bedrohen scheinen. Sein ganzes tätiges Leben war der Wohlfahrt von Cyrene gewidmet. Sein Tod wird uns, wie ich große Ursache habe zu befürchten, ebenso nachteilig sein, als sein Leben wohltätig war. Er war, wiewohl seine Bescheidenheit und Klugheit es immer zu verbergen suchte, der wahre Urheber und die stärkste Stütze unserer dermaligen Verfassung. Unglücklicherweise ist noch keine Staatsverfassung erfunden worden, die durch sich selbst bestünde. Und da sogar Platons Republik seiner eigenen Versicherung nach nur unter einer unmöglichen Bedingung von Dauer sein könnte, von welchem andern Menschenwerk dürften wir uns mehr versprechen. Seit der Mann nicht mehr ist, der allein Ansehen und Weisheit genug besaß, dem Ehrgeiz des mächtigen Demokles und seiner Söhne das Gegengewicht zu halten, sehe ich eine Abspannung der Springfedern unserer Staatsmaschine entgegen, wodurch sie nur zu bald ins Stocken geraten wird. Wir werden in unsere alten Mißbräuche, Parteien und Erschütterungen zurückfallen, und was sollte mir dann ein längerer Aufenthalt in Cyrene? Doch dies, bester Learch, ist weder das einzige noch das ärgste, was mir bevorsteht, und das häusliche Glück, dessen ich seit meiner Verbindung mit der liebenswürdigen Schwester unsers Kleonidas genoss, auf immer zu zerstören droht. Möge mein guter Genius den Unfall noch lange von uns entfernt halten, dessen langsame Annäherung ich mir selbst vergebens zu verbergen suche. Trifft er mich, so ist Athen und Korinth. Doch weg mit dem Unglück weissagenden Gedanken. Noch ist Hoffnung. Die Ärzte haben zu einer luftveränderung wovon sie uns die beste wirkung versprechen eine reise nach rhodus vorgeschlagen welche ich mit kleonen und unsrer tochter arete von kleonidas musarion und dem jungen kallias ihrem sohne begleitet zu unternehmen im begriff bin rufe hygieien mit mir an mein freund daß der erfolg unsre wünsche begünstige christoph martin wieland